herzlich willkommen zum sechsten Mal beim SIFMedia.de Podcast. Wieder mit dabei Holger. Hallo Holger. Hi. Und ich bin René. Und wir haben diesmal wieder ein Thema. Also, was wieder gut zu mir passt. Wieso? Erotik warst du gar nicht dabei? Nee. Ich rede davon, dass du wieder ja, weißt du nicht mehr das letzte Mal? Soziale Netzwerke. Genau. Ja, das passte zu mir auch ein bisschen. Ja, das streite ich auch nicht ab. Genau, nee, Thema, also wir haben es locker gefasst, weil wir festgestellt haben, dass es ein extrem tiefes Thema ist, und zwar Spiele. Also, jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob wir eigentlich mehr Computerspiele, Videospiele, ne? Wir können auch Brettspiele noch dazu nehmen, aber ich glaube, also wir können ja über Spiele... Eine Uhr. Ja, stimmt. Nee, brauchen wir die? Welche Uhr? Na, deine Sanduhr. Ah ja, die war eine halbe Stunde, stimmt. Wir brauchen die, stimmt, wir machen es hier, wir machen mit Sanduhr noch ganz altmodisch. Wir gucken nämlich, wann die Zeit abgelaufen ist. Genau, weil damit Technik ist nicht immer gut. Damit wir nicht auf die 4 Stunden kommen. Also musst du heute noch ins Bett, ne? Ich muss heute noch ins Bett, ne? Ja, ich habe heute spät. Du warst schon? Ja, heute spät angefangen, weil wir haben ja schon eine Stunde verquatscht, obwohl ich die Stunde echt interessant fand. Ja. Unser Thema im nicht aufgezeichneten Podcast war Elektrotechnik. Elektrotechnik? Elektronik? Tabletop-Spiele? Tabletop. Und. Wie ist das andere? Na, hier dein komisches. Dein Synthesizer oder so. Achso, und Kork-Instrumente. Genau. Stimmt, wir hatten ja auch noch eine ganz kurze Kork-Session. Super interessant. Ja, aber das können wir definitiv mal nachholen, auch die Elektrotechnik. Also ich würde ja gerne so einen Chip von innen sehen. Du hast ja gesagt, wir machen beim nächsten Mal Schrauben ein, also ich Schrauben nicht, sägen einen auseinander. Na, wir haben auch schon einen auseinandergesprengt damals in der Schule. Ja, das müssen wir ja hier nicht machen. Da können wir zu dir gehen. Ja, können wir machen. Ja. Bei Kondensatoren musst du aufpassen. Ja, wir hatten einen Kondensator an der Blitzanlage. Ein Kondensator natürlich. In der Blitzanlage von Julia, und der ist explodiert. Ja. Und das sind so eine Teile, also so hoch wie eine, ich hätte fast gesagt, wie eine Red Bull-Dose, aber so hoch wie eine Zigarettenschachtel. Ja, genau. Ja, die sind also wirklich recht groß, und ich ärgere mich jetzt, wir haben es weggeworfen und möglicherweise, also die Blitzanlage haben wir entsorgt, ne? Und wahrscheinlich war wirklich nur der Kondensator betroffen. Ja, das weiß ich nicht, kann man glaube ich und nicht den hätte so man sagen. Eventuell nachkaufen können. Ja, aber was kostet so ein Kondensator? Also und der Größe so groß, weiß ich nicht. Bestimmt 10 Euro. Ich kenne die kleinen und die kosten so um die... Ja, die kosten ein paar Cent, ne? Ein paar Cent, naja, gibt es aber auch. Je nachdem, welche Toleranz du haben möchtest. Toleranz. Mit niedriger Toleranz. Also ich glaube, das machen wir ja, das machen wir gesondert. Also Elektrotechnik ist ein interessantes Feld. Ich habe auch dieses UKW-Radio zum Zusammenlöten, zum selber Zusammenlöten. Da weiß ich zumindest, an wen ich mich wenden muss, wenn ich Probleme habe. Ja, bevor wir zu den Spielen kommen, ich wollte noch kurz meine Zahnarztgeschichte loswerden. Also. Ich gehe immer am vor Weihnachten, zwischen Weihnachten und Silvester gehe ich immer zum Zahnarzt. Ja. Ich hoffe, mein Zahnarzt hört nicht zu. Und zwar aus dem Grund, das hat ja einen ganz bestimmten Grund, warum ich da hingehe zu der Zeit, weil ich denke, zwischen Weihnachten und Silvester ist es blöd, noch ein Geschäft zu machen. Weißt du, da sagt man, ach, jetzt ist das Jahr rum und wir wollen ja auch einen Jahreswechsel. Und das heißt, der Zahnarzt ist nicht mehr so geschäftstüchtig und sieht vielleicht nicht unbedingt Löcher, die gar nicht da sind. Ja. Ja? Das ist der eine Grund, warum ich in der Zeit hingehe. Dann sichere ich mich aber noch ein zweites Mal ab und nehme immer ein Kind mit. Ja? Vorher war das der Leo, der ist jetzt ja aber schon so groß. Jetzt nehme ich immer die Lena mit. Ja? Weil ich denke, der Zahnarzt wird ja nicht vor einem kleinen Kind irgendwie die Sau rauslassen. Ne? Und dann so. Du hast Angst vor dem Zahnarzt? Nee, ich mag Zahnärzte nicht so. Ich habe keine Probleme mit Zähnen. Also es ist wirklich mein letztes Mal bohren. Ja. Liegt schon so lange zurück, dass ich mich nicht erinnern konnte. Also mein vorletztes Mal bohren vielmehr, weil ich war beim Zahnarzt gewesen, habe den Termin am 27., den ich sonst immer hatte, nicht gekriegt am 27. Dezember oder 28. Da wollte ich mich ins neue Jahr legen. Da habe ich gedacht, nee, nicht mit mir. Ich brauche ja auch diesen Bonusheftstempel und der muss ja in dem Jahr sein und nicht im Jahrabstand. Also, und die sind nicht so flexibel, dass sie sagen, na, kommen sie am 1. und dann, oder kommen sie am 2. oder weiß der Teufel, und wir machen den Stempel für Vorjahr. Ja. Das war ja nicht zu machen. Also bin ich noch am 30. zum Zahnarzt. Ja. Zu welchem? Hier drüben der. Ach so. Diese große Praxis mit den geschäftstüchtigen Zahnärzten. Und auf jeden Fall war ich halt am 30. dann da und musste halt warten, weil ich keinen Termin hatte. Ne? Ja. Und da war ich aber alleine. Fehler gewesen. war ich halt alleine gewesen und sie guckte und sagte, oh ja, Ja, das ist ein ganz, ganz kleines Loch. Also wirklich ganz klein, aber ich würde schon machen lassen. Ja. Ne? Und dachte ich, ja gut, wenn es so ein kleines ist, also, fertig. Ne? Ja, okay, machen wir, dann mache ich gleich im Januar. Ne? Hm. Muss ja kein Krater draus sein. Und habe ich halt auch gleich Lena mitgenommen. Jetzt waren wir am Jahresanfang zusammen da gewesen. Haben erst Lena angeguckt, die ist 3 Jahre. Ne? Also die hat es eigentlich noch nicht nötig mit Zahnarzt, ne? Aber die war halt auch mit. Und ja, und dann war ich halt dran. Hm. Und wie die Zahnärztin sich so über mich rüberbeugt, sage ich, sie wissen schon, dass mein Kind jetzt geprägt wird, wie es zukünftig Zahnärzte auffasst. Ne? Und da sagte die Zahnärztin, okay, dann keine Tränen. Ich sage, ja, falls doch, dann werde ich sagen, mich hat die Lampe geblendet oder irgend sowas. Ne? Und dann meinte so noch Lena, nee, komm mal hier rumgelaufen, da siehst du, von hier siehst du viel besser, ne? Dass sie mir auch in den Rachen reingucken kann. Und waren eine Zahnärztin und eine Zahnarzthelferin. Und dann fragt die, wollen Sie eine Spritze haben? Ich sage, eine Spritze? Ich denke, es ist ein kleines Loch. Ja, ja, aber also, Sie können nur eine Spritze haben. Ich sage, kann man das ohne Spritze durchstehen? Und dann sagt sie, das kommt auf den Typ an. Also, das ist ja unterschiedlich. Glaube ich, für die Leute, die Angst vor dem Zahnarzt haben, die kriegen, glaube ich, generell dann immer eine Spritze. Ja, mit Wasser wahrscheinlich. Keine Ahnung. Die Placebo-Spritze. Und da sage ich, ja, mein letztes Mal bohren liegt halt echt so lange zurück, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann. Ja. Also ich weiß auch gar nicht mehr. Ich sage, na, wenn das ohne Spritze machbar ist, dann würde ich es halt erstmal ohne Spritze versuchen. Ja. Ne? Um die Erinnerung aufzufrischen. Ja, und ich dachte, das ist ja auch ein kleines Loch, dann kann man ja ohne Spritze mal machen. Ne? Und dann machst du so halt da rum und dann fangen die halt so mit so einem kleinen Bohrer an. Ja. Ne? Und dann nehmen den größeren, wie man halt auch in der Wand arbeiten würde. Ja. Und nach dem zweiten Bohrer sagte ich, wie viele Bohrer kommen jetzt noch? Und da sagte die Zahnarzthelferin, drehte sich zu Lena und sagte, das ist kein Bohrer. Wir machen dem Papa seine Zähne schön sauber mit dem Gerät. Ne? Ja. Und drehte sich wieder zu mir und drehte sich dann zwischenzeitlich während des Eingriffs, sage ich mal. Ja, also es war ja letztendlich wirklich nur das kleine Loch entfernt. Während des Eingriffs dann mal zu Lena und sagte, das macht der Papa ganz toll und drehte sich wieder zu mir und grinste mich mit breitem Gesicht an, weißt du. Ja, war sehr unterhaltsam gewesen. Und wie viele Haken sind noch gefolgt? Wie viele Bohrer? Nee, achso, es waren insgesamt drei Bohrer waren es gewesen. Ja. Ja, und dann, als sie dann halt den letzten durch hatte, den letzten Bohrer, sag ich mit der Zunge, ja, jetzt spült das Loch auch. Ja, und dann hat sie halt ihr Zeug da reingemacht und dann immer zu Lena hat sich immer wieder gedreht zwischen. Ja, und das ist jetzt eine Zauberlampe, damit trocknen wir jetzt, was der Papa im Mund hat. Ja. Ja, ein bisschen habe ich mich auch angesprochen gefühlt, weißt du? Als wenn sie das halt zu mir so sagt und mir erklärt, was sie da tut. Ja, hatte ich halt eine Zahnarztbehandlung mit Führung. 10 Euro hat gekostet. Ja. Ja. Ja, ich dachte übrigens, dass dieser Eingriff dann meiner Krankenkasse, ich habe da so ein spezielles Programm, dass ich dann, dass es da abgezogen wird, ja. Aber ist nicht. Also Zahnarztbehandlungen sind wohl. Ich weiß nicht, ob du auch in diesem Programm bist, weil wir ja denselben Betreuer haben. Ich glaube schon, ja. Ja. Also du kannst beruhigt zum Zahnarzt gehen, dir die Löcher bohren lassen. Ich habe mich heute. Ich habe keine Löcher. Also, du hast ja auch noch junge Zähne. Ja. Ja. Ich laufe mal länger zum Zahnarzt, als ich dort sitze. Ja, nee, ich habe, also wie gesagt, ich habe auch kein Problem. Ich war irgendwie zwischenzeitlich mal 6-7 Jahre nicht beim Zahnarzt, weil, also ich mag Ärzte halt nicht. Ach, sagen wir mal was gemeinsam. Ja. Also, kommen wir jetzt wieder zum Thema Ängste, aber, oder? Genau, es hat ja, also komisch ist ja, dass man diese Angst hat, obwohl ja nie was passiert oder gemacht wurde, ne? Aber es ist wohl Aufregung. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe halt, Aufregung. Es ist halt komisch, wenn jemand Geld damit verdient, dir weh zu tun. Oder sagen wir so, er verdient mehr Geld, wenn er einen Schaden an dir findet, weißt du? Und es ist ja, es gibt ja die Erwartungshaltung, ne? Hm? Und wenn ich dann denke, das Thema da ist doch bestimmt. Erwartungshaltung hat man auch schon mal, siehst du? Das kommt immer wieder. Und dann sagte die Zahnärztin noch zu mir, nachdem sie damit fertig war, sagte sie, ja, ist ja auch eine blöde Stelle, um ranzukommen. Da wird wohl öfter was sein, wo ich denke. Es war jetzt 20 Jahre nichts, weißt du? Ja. Warum sollte es jetzt auf einmal anfangen? Richtig. Und wo ich denke, wo ich dann auch denke, wenn sie das schon so sagt, wird sie beim nächsten Mal reingucken, wieder was sehen. Und wenn es halt nur ein Sonnenfleck ist. Vielleicht will sie was sehen. Ja, eben das ist das Problem. Ne? Ja, das war war so mein Zahnarzterlebnis. So hat mein Jahr angefangen quasi. Sehr schön. Aber ich habe einen Stempel gekriegt. Würdest du denn eher sagen, dein Jahr hat positiv angefangen? Also jetzt außer dem Zahnarzt, sag ich mal. Ja, so nichts Negatives passiert. Okay. Möchte ich meinen. Wieso ist bei dir anders? Nö. Ah, gut, dann ist gut. Wann warst du beim Zahnarzt? Wann ich beim Zahnarzt war, ich glaube. Wann gehst denn du mal? Also na, immer jedes halbe Jahr. Ach, du gehst jedes halbe Jahr? Ich habe jetzt überlegt, auch anzufangen, wegen dieses Zahnes, der womöglich öfter was haben will. Ja. Obwohl er nie was hat. Nö, ich habe damit keine Probleme. Ja, ich schon auch nicht. Also wenn ich den Mund aufmache, ist alles weiß noch. Ja. Also auf den Zähnen. Aber ich hatte auch schon meinen Arzttermin. Arbeitsmedizinischen Vorsorge. Arbeitsmedizinische Vorsorge? Ist das, wo man sich so aussehen muss und die einen Schritt fassen? Nee. Oder husten und so? Nee, ist nicht. Nee. Nee, das Übliche halt. Blut abnehmen. Das Übliche. Wenn ich einen Hörtest. Wenn ich ein Blutabnahmezelt sehe, dann liege ich schon fast daneben, weißt du? Seh- und Hörtest. Ja. Und erfolgreich abgeschnitten? Ja. Das heißt, wir könnten eigentlich leiser sprechen. Ja. Nee, richtig. Ist aber nicht so gut. Ich hab dir jedes Mal gesagt, du kannst deine Intro-Musik leiser machen. Habe ich wieder nicht immer? Doch, ich glaube, jetzt war es in Ordnung. Habe ich, glaube ich, auch nicht immer. Nee. Von der Lautstärke her, da muss man nur das... Ich das passt schon. Es ist bloß, wenn ich über Kopfhörer höre, dann schreit mich das am Anfang immer an. Ich meine auch mit der Podcast-Lautstärke, weil das Problem ist... Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja, ich ziehe das immer noch hoch. Ja. Das Problem ist nämlich, wir sprechen hier beide in ein Mikrofon und eigentlich müsste jeder sein eigenes haben, damit man es dichter vor der Nase hat. Richtig, dann wäre perfekt. Dann würden wir uns so in total ruhiger Umgebung so... mit mehr Volumen anhören quasi. So. Wir könnten es über Skype machen. Aber wir können doch beide näher ans Mikro dran. Oder so, aber das sieht auch ein bisschen blöd aus, wenn so beide mit dem Mund zu... Aber wir sind ja ohne Video. Wir sind ja nur Ton. Also sprich, wir könnten ja eigentlich auch nackig sitzen. Stimmt, könnten wir. Wenn ihr das wollt, können wir auch nackig sitzen. Und dann lassen wir es regnen und dann haben wir alle wie bei Daredevil, können sich wieder sein Bild im Kopf erzeugen. Ach so, ja, genau. werden jetzt einige wahrscheinlich nicht wissen, Daredevil, Regen. Marvel, genau, Daredevil ist ein Superheld. Mit Ben Affleck. Okay, für die Frauen, Ben Affleck. Daredevil, gespielt von Ben Affleck, ist ein Superheld, der nichts hört. Nee, der hört auch nichts. Quatsch, der nichts sieht, genau. Und deswegen ist es so, er hat nur ein Bild, wenn es regnet, weil er kann... Und das ist wiederum visuell dargestellt. Ja. Er kann die Regentropfen auf den Körper fallen hören und durch diese Geräusche, die da entstehen, erkennt er den Körper. Also durch diese Schall... Durch die Schallwellen, genau. Aber ich finde es visuell gut dargestellt. Also du hast im Prinzip dann diese Silhouette, die durch den Regen, wo der Regen halt hinkommt. Ne? Genau. Ja. Genau. Ja. Also was man hören soll, visuell dargestellt, schon komisch. Ja. Ich habe letztens gehört, es gibt wohl Leute, die sind nicht blind, können aber nichts sehen, weil das Gehirn das nicht verarbeiten kann. Die sind nicht blind, können nichts sehen, weil echt. Ja. Bei nicht blind und nicht... Also eigentlich, naja, okay, schon blind, aber das liegt nicht daran, dass sie... Die Augen nicht funktionieren. Genau, sondern weil das Hirn das nicht... Ja, und jetzt würde die GEZ ja sagen, Gebühren zahlen müssen die trotzdem, genau. Weil die Anlage zum Aufnehmen der Informationen ist ja vorhanden. Nee, aber es ist wirklich so, Gehörlose und Blinde müssen keine GEZ-Gebühren bezahlen. Ach so. Ich habe das iPad, ich hätte es mir aufgeschrieben. Ich dachte, dann können sie wenigstens die Hälfte zahlen. Nee, die brauchen gar nicht bezahlen. Also das ist die GEZ super großzügig. Ne? Ja. Wenn du einen Fernseher hast, mit dem du nicht empfängst, musst du bezahlen, aber wenn du nichts mehr nicht sehen kannst, dann brauchst du nicht. Ja, dann könnte ich schon mal Kindergeld beantragen. Ich habe zwar noch keine. Genau. Ja, das ist ja der Spruch, der in dem Zusammenhang immer gemacht wird. Ne? Da wird gesagt, weil die GEZ sagt, wieso? Wenn sie einen Fernseher haben, haben sie die theoretische Möglichkeit. Genau. Und daraufhin sagen Männer mal, oder auch Frauen, können auch sagen, Gerät ist da, ne? Also, ja. Warum kriege ich kein Kindergeld? Die theoretische Möglichkeit besteht ja. Ja. Jetzt sind wir noch gar nicht zu dem Spielethema gekommen. Genau. Mir war aber so, war ja klar, wenn wir so lange keinen Podcast machen, dass da irgendwie allgemeines Gelaber vorher. Wir haben uns halt viel zu erzählen. Ja, deswegen auch die Stunde vorher. Ja. Ohne Aufzeichnung. Die Stunde ohne Aufzeichnung. Wir wollten aber über Videospiele sprechen. Auch sprechen. Was sagt mir? Du musst noch ein bisschen Eieruhr, Sandro. Ich gucke. Ein bisschen auf Stundenglas. Sieht gut aus. Ja. Wir haben ungefähr... Die Hälfte. Nee, das ist ein Viertel. Okay. Das ist ein Viertel von der Hälfte. Das ist ja nur eine halbe Stunde. Okay. Ja. Videospiele. Ja. Spielst du welche? Also ich muss sagen, es war sehr lange Zeit so, dass wenn ich auf Computerspiele angesprochen wurde, dass ich dann gesagt habe, es ist total Zeitverschwendung. Ja. Also ich finde es Blödsinn. Aber da muss ich wieder abbiegen, jetzt mal kurz abschweifen, Fernsehen. Ah, jetzt hast du schon genau die Brücke. Ja, genau, das war das Argument, was mich überzeugt hat. Weil ich habe mit einem Kollegen drüber gesprochen und habe halt zu dem auch gesagt, ja, Computerspiele schon als Jugendlicher mich nicht interessiert. Ja. Also weil es, ich habe es als Zeitverschwendung gesehen. Und dann sagte er halt, ja, aber es ist doch auch so Unterhaltung, oder wir kamen im Gespräch drauf, mhm. ne, dass es ja eigentlich auch, ob man im Fernsehen guckt oder andere Sachen macht, ist ja genau dasselbe. Richtig, ist ja. genauso uneffektiv, wenn du so willst. An sich schon. Also so, dass ich bei Videospielen den Vorteil habe, ich kann selbst bestimmen, was ich mache, gucke, entdecke. Genau, du interagierst mit. Und man muss ja nicht nur sinnlose spielen. Wieso, ich interagiere beim Fernsehen auch. Ich rufe bei neuen live an, ne? Und dann passiert im Bild auf dem Fernseher, was ich will. Ja, okay, gut. Aber es ist halt nicht so interaktiv wie... Nee, das stimmt schon. Also du kannst, du greifst mehr in die Handlung ein. Also können wir uns auf einigen, ist ein Unterhaltungsmedium. Ja. Ne? Aber ein Unterhaltungsmedium mit Interaktivitätsfaktor. Richtig. Ich überlege gerade, ob es das hat gleich... Lernfaktor. Gibt ja nicht nur die gibt's aber beim Baller Fernsehen, hast du beim Fernsehen aber auch. Ne? Das ist richtig. Ja. Jetzt überlege ich gerade, also abwägen, was man nutzt. Ja, ob es ein vergleichbares anderes Unterhaltungsmedium gibt, was diese Interaktionsmöglichkeit gibt. Musik? Mitsingen. Zum Beispiel? Oder selbst Musik produzieren. Ach so, selber Musik machen, ja. Also musizieren. Ja. Das habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, siehst du? Bei Jazzmusik ist da auch, glaube ich... Man unterhält sich, man unterhält sich halt selber. Also man macht Unterhaltung für sich selber. Genau, in Fall. Richtig. Ich bin ein Perpetuum mobile. Was haben wir noch? Sport? Ja. Obwohl, ja, gut, bei Sport würde ich sagen, das hat natürlich dann auch schon noch... Da ist naja, okay, kann man abwägen zwischen... Da ist das Ergebnis, was bei rauskommt. Also da macht man noch irgendwas. Ja, aber... Du hast auch so die Möglichkeit zu wählen, was man will. Ja, na okay, gut. Könnte jetzt so einen Sport machen, der sinnlos ist. Oder der Freude bereitet. Dann hast du noch... Ja. Also gut, Computerspiele, genau. Also auf den Punkt bin ich jetzt auch gekommen. Vor, ich möchte sagen, nicht allzu langer Zeit. Also ja. Vielleicht im Zeithorizont von vor 2 Jahren. Na, sagen, ach so, ich dachte so. Minecraft. Nee, also ich bin schon vorher. Also dass ich Computerspiele akzeptiere ja. als Unterhaltungsmedium. Stimmt, du hast ja noch eine PSP. Die hatte ich auch und die hatte ich aber nicht des Computerspielens wegen, weil ich hatte auch nur ein einziges, also ich hatte eigentlich ursprünglich nur für ein einziges Spiel die vorgesehen und halt auch um die produktiv zu nutzen, aber was natürlich Quatsch ist. Ne? Ja. Ja, wegen, wenn halt wegen Football, also wenn mich, ne, weil ich mich so interessiert hat, dachte ich, oh ja, oder da hat es glaube ich auch so angefangen, dass ich gesagt habe, ja, es ist schon okay, Computerspielen, weißt du, wenn ich es mache, dann muss es schon okay sein. Dann muss es für mich halt okay sein, also ich habe, ja. So war das mit den Computerspielen. Ich habe auch früher Rudi, der ja beim ersten Podcast dabei war, den kenne ich ja schon fast 50 Jahre. Und wir haben früher zusammen jetzt einige Zuhörer. Du weißt das Negative? Rechnen jetzt nach und denken sich, oh, hätte ich jetzt ja nicht gedacht, dass der schon so alt ist. Oder so, ja. Ja, nee, also knapp 50 Jahre. Ich dachte, du wärst das Elektronen. Nee, wir kennen es halt schon ziemlich lange und wir haben auch quasi die Videospielphase, also wo das so aufkam mit den Videospielen, intensiv zusammen erlebt und das sah dann immer so aus. Was, 1951? Nein. Wo, das sah dann halt so aus, dass ich davor saß und zugeguckt habe und er hat gespielt. Also er ist wirklich so der Zocker ne, und gewesen. Da. Genau, warum ist Rudi nicht hier? Vielleicht haben wir das, wenn wir es dann noch spezifizieren. Vielleicht okay. können wir dann so. Ne? Ja. Und in Entwicklung, genau. Er ist ja ein älteres. Na, nee, das ist da. Er ist ein älteres Kaliber als ich. Ja, aber da nee, das ist, glaube ich, nicht so seins. Also, nee? Also er genießt das lieber. Das ja, genau, er spielt halt lieber. Also er kennt sich da mehr in den Spielen aus. Mhm. Und er kommt da auch so mehr aus der Nintendo-Richtung. Oh. Ja. Nee, und auf jeden Fall, wie gesagt, er hat immer gespielt und ich habe lieber zugeguckt, weil ich war da irgendwie zu ungeschickt für. Ich weiß auch nicht warum. Also, wenn ich gegen ihn gespielt habe, hätte er auch alleine spielen können. Ja, ist, ja, okay, gut, aber... Mir fehlte da echt die Begabung. Und wenn ich dann bei Freunden war, bei anderen Freunden, da habe ich dann gesagt, okay, spielt ich will gar nicht. Die haben sich immer um den Controller gekloppt. Weißt. Ich habe gesagt, nee, ich will einfach nur zugucken. Ich will diese Videosequenzen zwischendurch, fand ich immer super genial. Ja. Hat mich dann immer interessiert, wie haben die das gemacht und so. Und dachte immer, oh, cool gemacht und geile Grafik und so. Das war das, was mich halt dann so... unterhalten. Geile halt Grafik, 16-Bit-Generation. Ja, mach mal mit 16 Farben oder weniger, mach da mal was Schickes draus. Also da war ich habe ja selber auch Pixel-Grafiken produziert auf dem C64 und da hat man dann schon mal geguckt, wie macht der, also jetzt nicht beruflich. Sondern nee, schon klar, aber... Du kennst die Demoszene vom C64? Die Demoszene, nee. Nee, es gab... Boah, C64, ey, da war ich ja noch... Vertrag im Schaufenster fassen. Genau. Ja, ich mit meinen fast 70 Jahren ja nicht. Nee, C64, die hatten so eine Szene, da haben Leute halt programmiert und eigentlich immer total sinnlos, wo wir gerade beim Thema sind, sinnlos, ne? Ja. Ich habe halt zum Beispiel gesessen und aus Pixeln ein Bild selber gepixelt mit Hand. Ne? Ich kann mich erinnern, hatte ich mal einen Alligator gemacht. Richtig. Mein Programmierkumpel hat dann darunter eine in Wellenlinien bewegende Schrift gemacht. Ja, und da stand halt sinnloser Text und der lief die ganze Zeit durch, wo drin stand, ja, wir sitzen hier zusammen, machen das gerade. Dann lief halt selbst kombinierte Musik, weißt du, die man auf so einem Zip-Tunes gemacht hat. Und dieses Werk dann, das nannte man Demo. Da hat man halt gezeigt, dass man programmieren kann. Da hat man gezeigt, dass man Sachen aus dem C64 rausholen kann, die keiner geahnt hat, dass die gehen. Ne? Also man hat da mal versucht, in so einer Demo auch die Grenzen des Möglichen mit dem C64 zu überschreiten. Okay, das ist ja heute wie Benchmark, ne? Oder? Ich halt jetzt auch schon so raus. Kennst du nicht die Benchmark-Test? Nee. Das ist so ein Programm, was abläuft und testet deinen Rechner mit hohen Grafikanforderungen und derzeit kannst du dann immer die Frames per Second, also Frames sind, glaube ich, die Bilder. Ja, Bilder muss ich genau. Und kannst halt gucken, wie leistungsstark dein Rechner ist. Also sprich, am Ende kommt eine Statistik. Naja, da geht es um die Hardware des Rechners beim Benchmark dann. Ja. Nee, und bei den Demos war es so? Ja, weil bei diesen Benchmarks laufen ja auch immer tolle Bilder, also tolle Videos ab und mit hohen Grafikanforderungen. Nee, also es ging ja nicht, nicht darum zu zeigen, was auf dieser, also es ging schon darum zu zeigen, was auf dieser Hardware möglich ist, aber es war mehr so, es war zum Beispiel auf C64 möglich, eine gewisse Anzahl beweglicher Objekte auf dem Bildschirm zu haben. Und jetzt hat man versucht, eben das zu überschreiten, indem man Tricks anwendet, die sowohl illusorisch dann, also durch Illusion was erzeugt haben, wo du sagst, warum ist auf einmal ein Objekt mehr auf dem Bildschirm, das geht doch technisch gar nicht. Ja. Und das war halt nur ein Trick gewesen. Oder der C64 hatte zum Beispiel nur 16 Farben. Ja. Und jetzt 16? Jetzt hört man bestimmt. Konntet ihr denn auch mischen? Nee, natürlich nicht. Und jetzt war es so, die 16 Farben waren, das war immer ein Pixel war. Zwei Pixel breit, wenn es farbig war. Und in einem, das ist so lange her, alles schon, in einem Kästchen Pixel von. Ja, es gab keine quadratischen Pixel, keine farbigen quadratischen Pixel im C64. Also Dreiecke? Nee. Auch nicht. Quader. Ja. Also so, man würde sagen, zwei Pixel nebeneinander, das war ein Pixel auf dem C64, farbiger, wohlgemerkt. Im einfarbigen war ein Pixel, wie man ihn kennt. Ja. Und farbig ging das nicht. Und dann war es so in einem Einzugsgebiet von, ich weiß es nicht mehr, 4 Pixel oder so, konnte man nur zwei Farben verwenden. Ja. Obwohl man mehrere verwenden könnte eigentlich. Ja. Ja, und auf jeden Fall, dann gab es den Trick, wie macht man das auf einmal möglich, dass es doch geht, mehrere zu verwenden. Ne? Und dann haben sich Leute was einfallen lassen und haben das halt in Demos dann mal präsentiert, wo man drauf guckt und dachte, ey, super genial. Das war so eine richtige Szene. Zum Beispiel zwei Bilder. Ja, genau, das war eine richtige Szene. Also damals gab es ja kein Internet. Ja. Die hat sich verbreitet über Disketten. Oder genau. Tapes, C64. Nee, auf C64, also richtig, C64 war zwar auf Kassetten, aber diese Demos hat man auf Disketten. Das kenne ich nämlich noch, aber so mit Programmieren hatte ich nichts am Hut. Ich weiß noch, mein Vater hat sich da hingesetzt. War der auch in der Szene? Nee, der hat für mich mal was probiert zu programmieren. Und zwar hatten wir uns damals ein Buch gekauft, wo drin steht, was man eingeben muss und so. Was ich irgendwie nicht verstehe, aber dann hätte man ja gleich auf Diskette oder so. In was hat der programmiert? Im Basic? Ich weiß es nicht. In dem Buch stand drin, was er halt eingeben muss. Und er hat so einfach bloß abgezogen. Seitenweise abtippen. Genau. Hat er so einen dicken Wälzer gehabt, so einen gelben oder genau, einen gelb. Den gelben. Genau. Dann hat er den, abgetippt den Monitor. Oder also das Programm nennt man Monitor. Da programmiert man mit Assembler drin. Ach so. Mit Maschinensprache. Das habe ich auch abgetippt. Hätte er was gesagt, hätte er von mir haben können. Ich war bestimmt schneller gewesen. Ja, vor allem, da scheint dann irgendwo ein Fehler drin gewesen zu sein. Ah, das ist fies. Die hatten damals in dem C64-Buch, weiß ich, da war, glaube ich, keine Checksumme hinten. Die haben dann später mit der C64-Zeitung, da hattest du die Zeile eingetippt und dann war hinten ein Kontrollcode. Ja. Und wenn der hinhaute, dann wusstest du, alles klar, in der Zeile ist alles richtig. So ein Geräusch. Draußen, das Glas war draußen Glas. Jetzt sind wir voll beim C64 gelandet. Auch ein super interessantes Thema. Und ich wüsste auch Leute, die könnten da auch echt eine Menge zu erzählen. Und ich nicht. Es ist so wie, als wenn Opa aus dem Krieg erzählt, weißt du? Nee, ich kenne den C64 auch. Der soll wiederkommen. Ja. Hab ich gehört. Ich habe neulich versucht, die Webseite zu finden, weil ich sie jemandem zeigen wollte. Ich habe es nicht gefunden. Na, da gab es jetzt auch diesen 27C. Chaos Communication. Ach so, dieser Kongress da, habe ich nicht so mitbekommen. Ja. Nee, da waren wohl welche vom Commodore, glaube ich, und haben ein bisschen was vorgestellt. Also ich habe auf einer Webseite Bilder gesehen. Ja. Ja, mal gucken. Aber das, würdest du da hingehen oder zu überhaupt kein Interesse? Zu so einem Kongress? Hm? Ehrlich gesagt, da habe ich nicht so ein Interesse. Okay. Nee. Also Kongress, weiß ich nicht. Also es scheint wohl für einige ganz interessant gewesen. Ja, ich kenne viele, also ich finde das übertrieben, aber was man so bei Twitter mitkriegt, die Leute so aus dem eigenen Umfeld bei Twitter, da sind viele so, dass sie zu so einem Kongress gehen. Ich mag so Menschenmassen nicht. Also eigentlich, gut. Deswegen... Boah, wir jetzt zum Thema Spiele kommen, ich war auf der Games Convention. Damals hieß es noch Games Convention in Leipzig. Ach, du warst mal auf der Games Convention, nicht jetzt so vor kurzem? Nee. Ja. Also ich war das erste Mal da. In Leipzig, auf der Messegelände, genau, ne? Wo man die IAA stattfindet, also diese internationale Autoausstellung. Hm? Ja, ja, und wie läuft es da so? Was ist da? Da sind die Spielehersteller, oder? Genau, richtig. Und die Agentur für Arbeit auch. Und die Bundeswehr, glaube ich, auch. Die war bei der ITW auch die Agentur für Arbeit. Da wird sich gedacht haben, Mensch, jetzt kriegen wir euch trotzdem. Ja, und die Bundeswehr, ja, die Bundeswehr ist natürlich, die hat bestimmt an dem Stand gestanden von Warfare, wie heißt es? Modern Warfare. Ja, genau, also nee, wie heißt das? Richtig, Call of Duty. Call of Duty, genau, da können mehr Leute was mit anfangen. Habe ich neulich mal ein Video gesehen von Modern Warfare? Ja. Weil ich irgendwie gelesen habe, dass das super realistisch sein soll. Nee. Teil 3? Na, 2. Jetzt fängst du auch so an. Ich hatte nämlich gesagt, ich hatte nämlich mit jemandem drüber gesprochen und sagte, Teil 3 soll super realistisch sein. Und da sagt er, nee, 2 höchstens. 3 gibt's nicht. Richtig. Und ich habe ich gelesen. Mir ging es nicht darum, aber realistisch. Und 2 Minuten später hat er gesagt, stimmt, Teil 3 scheint rausgekommen zu sein. Muss man gucken, es gibt scheinbar 3 Teile. Ja, okay, das heißt jetzt, aktuell heißt jetzt Black Ops und nicht Teil 3. Also es gibt Modern Warfare und Modern Warfare 2. Okay. Ja gut, auf wie auch immer. Ja, ist egal, auf jeden Fall super realistisch von der Grafik soll es sein. Gut, du sagst, ist nicht so. Ja, okay, von der Grafik her jetzt. Ich dachte vom Spielen oder nee, so. Nee, ja, von der Grafik her. Also wie sich die Figuren bewegen und so. Also es ist unglaublich. Ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Xbox 360, wo NFL Madden, also American Football drauf lief. Genau, die Sport. Im Laden gesehen. Und mit Julia zusammen, wir standen davor und ich dachte... Das ist nicht wirklich Ingame-Grafik, nicht im Spiel, sondern irgendwie eine Videosequenz, die dafür produziert wurde. Ey, ich hatte das Gefühl, du siehst dem Typen den Schweiß am Körper runterlaufen. Das gibt's zum Beispiel bei Fight Night. Boxen. Ja? Das ist der Wahnsinn. Sieht super realistisch aus. Und also, da muss ich sagen, da hat sich echt eine ganze Menge getan. Ja. Und das ist wiederum interessant, dann das im geschichtlichen Aspekt zu sehen, worüber man sich früher gefreut hat. Ja, richtig. Also, ich kann mich entsinnen, da gab's so... Super Mario. Ach, davor noch, da gab es irgendwie mal so eine Box, das werden wir dann mal, wenn wir in den geschichtlichen Bereich in einem anderen Podcast gehen, aber ich kann es kurz vorgreifen, da gab es so eine Box und da gab es ein Spiel so mit Strichen und Kugeln. In grün hieß es Tennis, in braun war es irgendwie Fuchs und Wolf, weißt du, da waren nur die Farben anders und dann war das Spiel ein anderes. Oder was ich auch sehr cool fand, ich habe neulich, weil ich durch das iPad jetzt irgendwie günstig an Need for Speed gekommen bin für 80 Cent, habe ich halt mal zugeschlagen und das hat mich irgendwie auch so ein bisschen gefressen und jetzt hatte ich mal mit einem Kollegen geschaut, wie früher Autorennspiele aussahen und hat mir für einen C64 Pole Position mal angeguckt. Ui. Und ich dachte dann, die haben uns doch früher verarscht. Ja. Ich kann mich entsinnen, als ich davor gesessen habe und gespielt habe, habe ich ein Rennauto gesehen und bin eine Strecke lang gefahren. Als ich es mir jetzt angeguckt habe, dachte ich, da sind irgendwie bunte Striche. Ja. Was davon soll das Auto sein? Was davon die Straße? Das geht auch in der Spielebranche so rum. Also das berichten viele, dass man irgendwie Sachen von früher besser in Erinnerung hat, als die eigentlich sind. Ja, aber das ist nicht nur bei Computerspielen so, das ist generell so. Man sagt ja früher war alles besser. Erstmal sagt man das immer und dann ist es auch so, man erinnert sich halt immer an Sachen und erinnert sich immer schöner an die, als sie wirklich waren. Außer beim ersten Mal bei den Frauen. Ja, die sagen immer, war nicht so. Nee. Und auf jeden Fall hatte ich dann nach diesem Pole Position, habe ich mich erinnert, dann gab es ja noch Test Drive und Test Drive, oh ja. Ja, da können wir gleich mal zu in die PC-Welt auch kommen. Und da dachte ich nur so, Test Drive, da hatte ich damals das Gefühl, ich sitze im echten Auto. Ja. Hab mir das Video bei YouTube angeguckt, ihr könnt es parallel ja mal machen oder im Nachgang. Ne, einfach mal Pole Position und C64. Oh, ja, dann seht ihr mal, worüber wir uns früher gefreut haben. Ja. Und dann Test Drive C64. Und dann dachte ich, okay, ich kann jetzt erkennen, was das Auto sein soll und was die Straße ist. Aber vom ersten Test Drive? Ja. Echt, das kenne ich noch C64. Gar nicht. Erstes Testdrive C64. Pole Position kennst du? Das habe ich, ja, aber auch nur durch eine Zeitschrift. Eine Zeitschrift hatte mal auch so die Generation der Rennspiele, in dem Sinne, weil jetzt Gran Turismo 5 und so rausgekommen ist, haben sie nochmal einen Blick zurück riskiert und daher kenne ich es. Aber ich kenne auch noch andere Sachen für den C64. Da gab es irgendwie mal so ein Autorennspiel. Ne, Autorennen nicht wirklich, aber mit Autos hat es zu tun. Ne? Da bist du so ein Stuntfahrer. Warte mal, das sah aus, als wenn du auf so einer, wie von der Achterbahn auf so eine Gleisen gefahren bist, so ein bisschen. Und dann kam immer so Sprungschanzen und musstest mit dem richtigen Gang fahren, weil wenn du zu doll aufgeschlagen bist. Wie hieß das? Ich weiß es nicht mehr. Ich finde es manchmal so erstaunlich. Ja. Und da hätte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mal wieder Lust drauf. Was ich so extrem erstaunlich finde, ist, dass man sich an so viele Sachen gar nicht erinnert, kein Stück, und durch so ein kleines Bild kommt er sofort wieder. Und ich weiß, dieses Autorennen, von dem du gerade erzählst, es hat einen unheimlichen Fun-Faktor. Genau, richtig. Und das war so realistisch. Ja. Und das ist mir schlecht geworden beim Fahren. Warte mal, ich zeig dir mal ganz kurz Pole Position. Für damals fand ich es gut. Für euch leider nur der Sound. Achso, YouTube war jetzt ein bisschen wackelig. Mal gucken, ob das jetzt wieder funktioniert. Während der hier lädt, kann man weiter erzählen. Wollte ich gerade sagen. Ich hatte dann einen Testdrive für den C64. Hatte ich gedacht, mal gucken, ob das weitergegangen ist nach dem C64. Ist es. Und habe gesucht PC. Und ich war ja total geflasht. Ja. Ich habe ein Video gesehen, Test Drive Ultimate. Oh. Okay, ich dachte, du kennst dich aus. Wie hieß denn das jetzt, das aktuelle? Ultimate. Heißt das Ultimate? Ja, und da habe ich ein Video gesehen und da dachte ich, das ist ein Video. Das ist aufgezeichnet. Unlimited heißt es doch. Unlimited, ja. Genau, das kenne ich. Davon kenne ich den Vorgänger. Genau, und davon kommt jetzt der zweite Teil raus. Echt? Also die Grafik ist der Hammer. Und das sagen wir jetzt wieder. Das haben wir vor 20 Jahren schon gesagt. Ne? Ich sag mal, ist okay. Es gibt bessere Sachen. Ich fand's super. Okay. Der kann da links und rechts aus dem Auto gucken. Ja, das ist nicht schlecht. Also das fand ich. Und der fährt. Und ich sitze vor dem Rechner und gucke mir das an. Und mir wird übel. Also ich stehe die ganze Zeit mit dem Fuß auf der Bremse. Ja. Und mir wird trotzdem noch schlecht, weißt du, während der da irgendwie fährt. Das ist, glaube ich, so eine... Ja, ich würde nicht sagen Krankheit, aber manche vertragen Videospiele nicht. Das ist genauso bei Ego-Shootern, weil das Problem ist, du siehst, wie sich deine Figur dreht in der echten Welt. Und Spielewelt. Und du selbst drehst dich aber nicht. Und das trickst irgendwie das Gehirn aus. Also, das vertragen einige nicht. Ja, Julia nickt auch. Julia sitzt hier auch noch mit. Mir ist schlecht geworden, weil der wie ein Henker gefahren ist. Ja. Also nicht, das kann ich vertragen. Ich kann auch diese Videos aus der Handperspektive und beim Laufen kann ich auch vertragen. Kenne ich auch Leute, denen schlecht wird. Ja. Also, warte mal. C64 Pole Position. Jetzt mal nur der Sound für euch. Guckt euch das Video an. Pixel. Ihr könnt es ja verlinken. Das könnte man machen. Das ist die Eingangsmusik. Da denkst du, da spielt ein Orchester. Ja. So, das ist die... jetzt sieht man hier die Strecke. Und gleich geht's los. Kenn ich doch. So. Das ist das Auto. Das Rennauto. Also ein Pixelhaufen liegt am unteren Bildschirmrand. Ja. Und wird sich gleich nach links und rechts bewegen. Wenn du bei einer weißen Linie. Start. Los geht's. So, Motorgeräusche. Oh. Ist nicht auch mit einem Synthesizer? Das ist ein Synth-Prozessor, ja. Du kannst mit Höhenkurve und so kannst du richtige Sounds erzeugen, ja. Achso, das ist diese... ist immer, wenn man ein Auto... Und das ist das Bremsen in der Kurve. man hört deutlich, wie er um die Kurve fährt. Oh, fast ein Crash. Also, schade, den Crash-Kurve werden wir hier nicht hören. Der fährt nämlich sehr gut. Ja, das ist Pole Position für C64. Jetzt die Weiterentwicklung, ich weiß nicht. Ich denke, wir haben irgendwelche Tonprobleme. Release Date von Pole Position 1984. Ja. Jetzt machen wir mal Testdrive für den C64, ne, nur um den Unterschied zu hören. Und auch. Da bin ich mal gespannt, weil das kenne ich nicht. Ich kenne das früheste, glaube ich, was ich kenne, ist Test Drive 3 für die PlayStation 1. Wir reden hier vom C64. Ich habe dir vorhin erzählt, wie viel Farbe der machen kann, ja. Also erwarte keine Wunder, ja. Genau, Longplay Test Drive um C64. Also die Zwischengrafik, muss man dazu sagen, da erkennt man die Autos super. Ist wirklich, war ich damals echt begeistert von. Ich glaube, jetzt, wo ich das Vorschaubild von YouTube gesehen habe, kenne ich es, glaube ich, doch. Na, mal gucken. Von Accolade. Oh, die gibt es ja gar nicht mehr. Aber die sind mir auch in Erinnerung geblieben. Und da hört man schon den Unterschied. Das ist Musik, wie sie nur aus dem C64 kommen kann. Ja, hier siehst du die Pixel-Grafik. Also, du siehst, das Problem ist, ein Pixel ist kein quadratischer Punkt, ein farbiger Pixel. Das geht um C64 nicht. Mhm. Ein Pixel ist wie ein Mauerstein, so ein breiterer Punkt. So, ne, also hier sieht man das Auto und hier siehst du den einzelnen Pixel, ne, der ist halt ein breiter Block. So, und jetzt fährt er nämlich gleich, dann hören wir nämlich auch mal die Motorengeräusche. Ich spule nicht zu weit vor, sonst hinkt es wieder. Ja, stimmt. So, Vollgas? Oh, da kommen noch andere. Hast du bestimmt mal bei mir gespielt? Das habe ich bei meinem Nachbarn unter mir gespielt. Bei deinem Nachbarn unter dir? Wie kann dein Nachbarn unter dir? Naja, bei dem. Und dann halt. Und dann wieder halt wieder, oder? Ich. Wahnsinn, ja. Ey. Oh, da werden ja wirklich Erinnerungen wach. Genau, also C64. Ich bin auf eine Klippe gestürzt. Könnte man echt einen Namen drauf machen. Also es gibt wirklich Unmengen an C64-Videos auf YouTube. Lohnt genau, das mal zu gucken. Machen wir ja heute auch nicht die Entwicklung. Ja. Jetzt sind wir aber schon fast im Thema Autorennspiele, was, wie gesagt, ich ja sehr interessant finde. Ja. Mit Need for Speed zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel, ja. Das ist so ein Autorennspiel. Und da war ich erstaunt, du hattest mir vorhin gesagt, 18 Teile gibt es. Na, der 18. Teil kommt jetzt, glaube ich, raus. Das fing damals an mit Need for Speed 1. Ich glaube auch für die PlayStation. Ja, wer hätte es gedacht. Und ich habe auf dem PC Need for Speed gehabt. Ja, oder so, ja. Wo und ich dachte, oh, die Reflexion ist der Hammer. Ich glaube, das war einfach von Ford, war das, glaube ich, damals, wurde das in Auftrag gegeben. Aha. Eine Motor Company Ford. Also. Und, als Spiel oder als Simulator? Als Spiel. Okay. Und das hatte wohl, glaube ich, so viel Erfolg, dass sie dann nachher eine richtige Serie draus gemacht haben. Die erste halbe Stunde ist übrigens um, ich drehe mal die Eieruhr. Jo. Und ja, das ist halt richtig erfolgreich geworden und hat aber Konkurrenten große gehabt. Ja, aber dafür hatten sie, glaube ich, auch das erste Environment-Bing. Heißt, also die Umgebung wurde genau, gerendert. Na, auf dem Auto hat sich die Umgebung gespiegelt. Und das waren, ach so, ja, genau. Need for Speed waren, glaube ich, die ersten, die das zum Beispiel hatten. Und die hatten auch immer, glaube ich, echte Autos drin. Also ja, keine Ausgaben. Also ich kann mich ans erste jetzt nur erinnern. Und ich war, fand ich den Hammer, dass eben man, dass es so gespiegelt und geglänzt hat und dachte, genau, da fährt was aus Metall. Ja, ja, genau. Und die Autos waren richtige, richtige Fahrzeuge von richtigen Herstellern. Genau, ja, richtig. Was ja auch nicht jeder hatte. Ja, und jetzt kommt, glaube ich, der 18. Teil davon raus. Aha. Wer sich Need for Speed mal angucken möchte, es gibt Need for Speed World kostenlos zum Runterladen und Spielen. Ach so? Das ist ein Online-Spiel. PC. Für PC. Das ist ein Online-Spiel? Das ist ein Online-Spiel, ja. Und spielt dann die, online Auto dann oder was? Na, du kannst alleine fahren und wenn du durch die Stadt fährst, dann sind halt andere noch aus dem. Das fand ich zum Beispiel interessant. Das ist, und die verdienen halt damit ihr Geld, indem du dir irgendwelche Extras kaufen kannst. Aber an sich ist Need das Spiel for kostenlos. Speed World. Genau. Aha, sehr interessant. Wo ich sehr erstaunt bin, man denkt ja bei Autorennen, ja, da sitzt man halt im Auto und fährt durch die Gegend, ne? So, so ist ja eigentlich ein Autorennspiel. Ja. Aber dass die einen Karrieremodus immer haben oder einen Story-Modus, das finde ich echt krass. Genau, und das hat also ja man, auch man spielt da richtig, man muss da was erreichen. Also nicht nur mit dem Auto mal Erster sein irgendwie, ja, ja, sondern. Ja, richtig. Genau. Und irgendwie, ich habe jetzt. Ja, die Fahrphysiken sind ja auch anders. Also man kann ja unterscheiden zwischen Simulation und Arcade. Ja, Arcade ist halt wirklich für den Anfänger, ne? Die eigentlich geben meist auch selbst Gas, also so ist es zumindest jetzt auf dem iPad. Ja, gut, da muss man halt via Plattform unterscheiden. Da braucht man nur lenken, weißt du, da sitzt mit dem das iPad. Das kann man auch einstellen, genau, richtig, aber... Need for Speed World Online, Free Roam External View. Okay, okay, muss ich mir mal genauer angucken. Genau, dann meldest du dich halt ganz einfach an, wie bei anderen, ich sag mal, Online-Browser. Und dann legst du dir aber einen Client runter? Genau, richtig, den installierst du dann auf deinem Rechner und dann... Ha. Okay. Lockst du dich halt ein und kannst loslegen. Interessant, Need for Speed. Ja, große Konkurrenten von Need for Speed? Oh, da gibt es viele. Gran Turismo. Gran Turismo ist einer, den ich halt kenne. Genau. Da ich auch eine Story zu. Simulation. Das, wie, kommen wir gleich mal zum Unterschied, wenn du da was weißt. Will nur kurz Gran Turismo was sagen. Ja, klar, gerne. Bei Gran Turismo ist so, das hatte ich für die PlayStation 1 gekauft. Damals und ich habe gar keine PlayStation 1 gehabt. Das habe ich mir gekauft, weil ich fand 120 D-Mark bestimmt. Nee, 50 D-Mark hat das. Echt? Das sind diese Silver Editions. Ach so, ja. Die waren irgendwann später raus. Oder Platinum oder so. Genau, ja. Nee, hatte ich mir geholt. Mein Kumpel hatte eine PlayStation und ich fand das Spiel halt so genial. Ja. Und dann, das ist total komisch. Ich interessiere mich eigentlich für Autos überhaupt nicht. Nicht? Nee, gar nicht. Kennst du den? Die Ausnahme unter Männern. Und, aber diese Spiele, das finde ich halt interessant. Ja, ich fahre hier aus dem Hintergrund. Nee, Julia hat mich gerade nachgemacht, wie ich auf der Couch sitze mit meinem virtuellen Lenkrad, sprich iPad in der Hand und hier mir irgendwelche Verfolgungsjagd mit Polizei erlaube. Ja. Nee, hatte ich mir halt geholt und dann bin ich mal mit dem Ding zum Kumpel gegangen mit dem gekauften Spiel und habe das dann halt bei ihm, mit ihm gespielt. Ja, und das fand ich super. Also Gran Turismo dachte ich auch, oh, ist auch super, das hat richtig Spaß gemacht. Genau, und da sind wir jetzt auch schon beim fünften Teil. Ja, und bevor wir zu den Simulationen kommen, ne? Ich habe mir Teil 5 ja auch angeguckt, Videos bei YouTube. Ich gucke ja immer noch gern zu. Also es ist wirklich so, dass ich immer noch davor sitze und halt zuschaue. Das hat sich bei mir jetzt auch geändert. Früher war ich immer der, der spielen wollte und heute kann ich auch gerne mal zuschauen. Weil die Grafik ist der Hammer. Also ich habe Videos mir angeguckt von Gran Turismo 5 und wahrscheinlich wird das immer sein, dass man immer sagt, die Spiele sind hammerrealistisch. Aber ich finde, das ist ja jetzt schon also von der Realität nicht mehr so weit weg. Das ist richtig. Und man muss ja auch immer bedenken, jetzt zum Beispiel auch bei HD-Grafik und so, das ist ja auch ein extrem größerer Aufwand. Du hast in 3D gespielt. Ich habe in 3D gespielt. Du hast Gran Turismo 5 in 3D gespielt. 3D und in HD. In HD und 3D am Fernseher. Das Spiel ist ja ausgelegt, ne? Genau, richtig. Das hat jetzt, ich weiß nicht, ich glaube das erste ist es nicht, aber mit einer der ersten Spiele, die auch 3D unterstützen. Und jetzt kommt der Emulationsfaktor dazu. Simulation. Oder? Simulation. Ja, weil du sagst, es gibt einen Unterschied. Ah, nee, zwischen Arcade und Simulation gibt es einen Unterschied. Genau. Und bei den Simulationen ist halt die Fahrphysik oder was macht die? Genau, das ist die Fahrphysik. Die ist ultra realistisch, sagen wir es mal so. Also zum Beispiel, du kriegst ja, dadurch, dass die Controller auch vibrieren, kriegst du ein richtig gutes Gefühl, wann dann zum Beispiel deine Hinterräder durchdrehen und so, weil der Controller dann vibriert. Also Feedback kriegst du dann. Genau, was, man merkt jede einzelne Bodenwelle durch die Vibration im Controller und so. Und man muss auch mal bremsen. In 10 Jahren machen wir Arcade-Spielen, der nicht immer so der Fall ist. In 10 Jahren machen wir einen Podcast und dann machen wir uns darüber lustig, dass du gesagt hast, das ist ultra realistisch. Weißt? Ja. Weil ich denke, optisch kann sich da schon fast gar nichts mehr entwickeln. Ne? Ja. Aber von der Wenn du ein Kenner bist, der Videospieler, die immer genau darauf achten, dann wirst du da schon noch. Ja, sind noch Sachen, die nicht so realistisch sind. Zum Beispiel der Schatten der Umgebung, der Bäume und so. Ja. Also das sieht so nach Commodore aus. Echt? Aber wirklich, ja, wirklich. Echt? Das ist echt schlimm. Also was ich in Videos gesehen habe, da dachte ich... Das ist richtig, genau. Aber und Kantenflimmern nennt man das. Also Anti-Aliasing fehlt. Ja, okay. Genau. Und dann gibt es, glaube ich, noch V-Sync und das ist die Bildverzerrung. Okay. Und das hat man bei Gran Turismo noch und das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten sieht es echt super aus. Also sagen wir, sehr zeitgemäß. Ja, schon. Weil wer weiß, wie sich das noch verbessert. Ne? Was ja schon der Hammer ist. Die haben jetzt also Nintendo hat damals die These aufgestellt, dass alle 7 Jahre eine neue Konsole rauskommen soll. Ja. Und jetzt gab es ja noch das PlayStation Move, also Bewegungssteuerung wie bei der Wii und bei der Xbox war es Kinect. Eine Kamera, die nimmt dich auf und du bist in dem Spiel drin. War das so? Nicht ganz. Und zwar projiziert die unsichtbare Kästchen in dein Zimmer. Wo du dich vor die Kamera stellst und die erkennt genau, ob du deinen Arm nach vorne bewegst, nach hinten, zur Seite und so. Und so bewegt sich deine Spielfigur in dem Spiel. Aha. Und dann musst du halt da Geschicklichkeitsspiele, sag ich mal, oder Tennis, Bowling und so kannst dann spielen. Und das soll alles so funktionieren, dass sie irgendwelche Kästchen, also mit einem Nachtsichtgerät oder so, soll man das wohl, glaube ich, erkennen können. Eine Motion Controlling halt. Genau, ja. Auf ihre eigene Art und Weise. Ja. Was ich ja sehr erstaunlich finde, also die Spiele, die ja heutzutage so realistisch aussehen, da werden ja viele Sachen zur Laufzeit des Spiels berechnet, weil die Bewegung der Figur, also sei es das Auto oder was auch immer, ist ja nicht vorgegeben. Das heißt, diese ganzen Bilder können nicht abgespeichert sein. Richtig, im System. Das heißt, es wird wirklich alles anhand von Vektoren eben berechnet und die Textur live raufgemacht. Früher. Na, wobei ich glaube ich sagen muss, dass die Texturen schon alle vorgeladen sind. Ja, okay. Aber wie sie gezeigt werden, von aus welcher Perspektive und so, das muss man berechnen. Ja, gut. Okay, bei den Texturen kann das sein, dass es da. Ja. Aber Schatten und sowas und Lichtbrechung und sowas muss schon berechnet werden. Na, ich denke mal. Mit Glas ist ja nicht so viel. Ne? Dann ist Licht. Ich könnte bloß vermuten, dass die ganze Umgebung, wie gesagt, auch mit Schatten und so, dafür ist ja diese Spieler-Engine, wofür meistens die Unreal 3 Engine benutzt wird, glaube ich. Die berechnet ja schon alles vor, sag ich mal. Aus welchem Winkel und so. Wo das Licht ist so. Und ich glaube, was eigentlich bloß noch berechnet werden muss, ist von dem Auto selbst der Schatten. Ah. Ich denke, mehr muss da auch gar nicht mehr berechnet werden. Oder halt von einer Spielfigur. Gut, aber wenn man früher aus so ein 3D-Dings rendern wollte, ne? Ja. Also ich hatte mal mit 3D ein bisschen rumgespielt und da wollte ich halt, hatte ich einen Raum nachgebaut, also die Vektoren festgelegt, ne? Hier ist ein Viereck, da kommt die Textur raus, sieht aus wie eine Couch, und so weiter und hat damit den ganzen Raum gemacht. Das Ding zu berechnen, dass ich ein fertiges Bild mit Boden, Textur, mit Wänden und allem habe, hat mich eine ganze Nacht gekostet an einem PC. Und was erstaunlich ist, dass es heute zur Laufzeit geht. Das heißt, in dem Moment, wo sich das Auto nach links bewegt, wird das Bild von links berechnet. Oder ja, genau. Gesetzt, ne? Wenn ich nach rechts bewege, wird das nach rechts. Und ja, okay, man muss ja die Geschwindigkeiten mal von damals zu heute vergleichen. Das sind ja Welten. Richtig, das erstmal. Aber hättest du das damals jemand erzählt hier, ja, wieso, das geht doch zur Laufzeit, wenn du dich jetzt mit deiner Kamera in deinem 3D-Raum, wo deine ganzen Vektoren rumstehen, nach rechts bewegst, dann siehst du sofort, wo ändert sich nur die Textur und der Blickwinkel und dann hast du das Bild da. Da hättest du den Vogel gezeigt. Der Wahnsinn, ja. Und Aber das merkt man ja übers Internet meistens, die, so die okay, Verzögerung oder so, also Latenz, länger, ja, glaube ich. Ne? Obwohl, da sollte es eigentlich so sein, dass die Vektoren dir rüber zu schicken, das sollte ja von der Zeit nicht so intensiv sein, weil Vektoren sind ein paar Koordinaten. Das ist ja richtig, aber das muss ja auch alles berechnet werden. Das sollte aber auf deinem Rechner dann berechnet werden. Genau, wenn du dann mit vielen Spielern spielst, muss ja auch alles. Da kommen ja irgendwann. Kann ich auch gleich was zu sagen mit vielen Spielern und online. Ich wollte kurz die 3D-Geschichte noch zu Ende bringen, und zwar im Filmbereich. Wir haben uns jetzt mal Avatar angeguckt und unter anderem auch das Making-of. Also wir haben den im Kino schon gesehen, wir haben jetzt den Film geholt, um nochmal das Making-of anzuschauen. Ja. Und da ist es so, normalerweise werden ja diese Filme auch in so einem Raum aufgenommen, so wie man früher halt im Computer diese virtuelle Studio hatte. Ja, dieser grün. Mit grünen Farben, die man weghauen kann halt, ne? Genau. Und dann hat man ja bei den Schauspielern in den Filmen immer so eine Kügelchen am Körper, genau, woraus dann der Rechner weiß, ah, da ist das jetzt, und den Vektor selber zeichnet. Richtig, genau. Und dann im Nachhinein die Texturen raufrechnet und den Schatten und alles berechnet. Richtig, ja. Und das wurde ja früher auch so gemacht beim Film, also früher, da reden wir von vor ein paar Jahren noch, dass man das erst so aufgezeichnet hat mit den Punkten und so, und im Rechner wurde das dann im Nachgang erst berechnet. Bei Avatar war es so, da hat der Regisseur live auf einem Monitor das berechnete, fertige Bild gesehen. Hm. Und das ist unglaublich. So wie wir es jetzt im Kino sehen. Nicht in der Qualität, also da wurde schon noch was gemacht, aber... du meinst, die haben so ein weißes Männchen gesehen, was gerade... Nee, nicht so ein weißes Männchen. Die haben den blauen Avatar in dem Wald gesehen. Original schon. Also, wie gesagt, nicht in der hohen Qualität, wie Das Kino okay, haben, aber sondern da sind noch ein paar, also da gibt es schon Unterschiede, aber fertig berechnet, auch nicht sowas mit Kanten und Zacken oder so. Ja. Und da muss ich sagen, das ist schon der Hammer. Ja, okay, gut, das ist ja... Früher hast du das in Post-Production gegeben, also in, sprich die Produktion nach dem Aufzeichnen. Jetzt können die das schon fast so aufnehmen. Jetzt stell dir mal vor, sie können den kompletten Film schon in der Qualität aufnehmen, da verkürzt sich da fehlt das Augenzwinkern noch. Weil ich glaube ja kaum, dass die Schauspieler irgendwelche Kügelchen in den Augen haben. Die haben keine Kügelchen mehr. Die haben Punkte so eine, im Gesicht. Ja, genau, oder so, ja. Also das Augenzwinkern, möchte ich meinen, war schon mit bei. Stimmt, das ist auch. Aber was halt fehlte, ist so, so gewisser Glanz und Haare, Haare waren auch schon dran, aber nicht in der Feinheit. Halt, ja, eben. Ja. Okay. Also das ist schon Wahnsinn, was sich da entwickelt hat, und man kann sich gar nicht vorstellen, dass das noch weitergeht. Wollte ich gerade sagen, wo es hinführt. Ja. Jetzt hatte ich ja gesagt, nach dem Avatar-Thema wollte ich doch noch irgendwas... So, das 3D haben wir jetzt abgeschlossen? Genau. Und wir waren noch vorher noch im Gesprächsfluss. Achso, wo mich jetzt noch interessieren würde, rät sich das 3D jetzt? Nee, gar nicht. Zu Hause nicht. Nee. Genau, richtig. Das geht mir nämlich genauso weiter. Also das ist Kino. Ist okay. In Ordnung, super. Ja, genau. Sieht genauso, ja. Ja, aber zu Hause muss ich das nicht haben. Nee. Also mal ist okay, sag ich mal. Also ich habe jetzt, wie gesagt, kaum Tourismus bei... Also ich will auch Leuten das jetzt nicht abspenstig machen, die es jetzt schon gekauft haben oder... ja, aber ich mag das nicht, denn noch eine Brille irgendwie aufzuhaben und irgendwie... Das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber ich finde es noch nicht ausgereift. Ja, das außerdem, ja. Also bei Grand Turismo, das lief auch nicht immer gut. Also sprich, man muss wirklich schon im richtigen Abstand und direkt gerade auf dem Fernseher zu sitzen und so. Und wenn man sich da ein bisschen bewegt oder andere Leute zu gucken, dann sieht es schon nicht mehr ganz so schön aus, aber... Also nicht ausgereift, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu harsch. Aber ich glaube, jetzt kommt die erste Firma, die 3D ohne Brille. Das ist, was ich meine. Es ist noch nicht am Ziel angekommen. Ja. Also man muss nicht noch zu viele Umstände machen, um das halt in 3D zu sehen. Ja. Und ja, jetzt können wir ja sagen, wenn ohne Brille, wie soll denn... Ich stelle nicht den Anspruch, dass es ohne Brille zu sehen sein soll, aber ich denke, wenn man da noch ein bisschen was macht, da passiert halt noch einiges. Ja. Genau, richtig. Also ich finde, das ist bei Star Wars immer diese Hologramme. Ne? Genau, Hologramme. Ja, sowas wird auch noch kommen. Stimmt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Du musst mal im Wind, Hologramme kannst du selber machen. Musst mal, wenn die Temperaturen ganz niedrig sind, aus Versehen einen fahren lassen. Dann sind du ganzes Eiskristall in der Luft schweben. Nee, wie waren wir zu der ganzen 3D-Geschichte gekommen? Weil davor war noch irgendwas über. Hätte ich den Gedanken mal aufgeschrieben. Ja, uns fehlt hier mal ein Zettel. Du kannst gerne einen haben. Hier das Buch? Genau. Tabletop Games. Nee, gut, vielleicht fällt es uns wieder ein. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Also wir waren beim C64, glaube ich, davor, ne? Mit deinem Test Drive. Ja, C64 waren wir auch durch. Jetzt fehlt uns der rote Faden. Egal, dann... ich nehme mal den echten Stift dazu. Jetzt also sind wir so in eine Richtung gefahren. Ja, abschweifen. Ja, dabei ist, da gibt es noch einen Zweig, wo noch so viel Informationen lagen. Ja. Egal, dann machen wir einen Sprung, einen knallharten Sprung in eine andere Richtung. Erzähl. Ja? Was gibt es zu dem Thema so Videospiele noch zu sagen? Also, du spielst regelmäßig. Ich spiele regelmäßig, genau. Ach, ich weiß nicht. Ja. Soll ich dir aufgreifen? Na los. Okay, Multiplayer. Genau, richtig. Multiplayer war. Ich habe es ja im Blog schon geschrieben, Minecraft. Hm? Ne, ist so ein Sandkastenspiel, nennt man das, oder Sandbox-Spiel. Ja. Also Sandkastenspiel für uns Deutsche. Ja. Da geht es im Prinzip darum, man kann sich frei in einer Welt bewegen. Das ist zum Beispiel, was bei Need for Speed oder bei Autorennspielen ich mal blöd fand, wo ich sagte, ich möchte nicht nur die gerade Strecke fahren, ich möchte mal abbiegen können. Ja. Ist doch viel realistischer, dass ich halt auch mal von der Strecke runter kann und woanders fahren. Wobei das auch manchmal den Spielspaß kaputt macht. Warum? Ich kenne zum Beispiel die alten Teile, da bist du halt nur auf deiner Strecke gefahren und so. Mhm. Und mich ärgert das zum Beispiel, wenn ich ewig lange durch die ganze Stadt fahren muss, nur um als nächste Rennen starten zu können. Und dann wirst du ja bei Need for Speed, sag ich mal, wieder von der Polizei verfolgt. Also es gibt manchmal Nicht, wenn es dir vorgeschrieben ist. Ich meine überhaupt generell die Möglichkeit zu haben, auf einer Straße zu fahren und sagen, oh, jetzt büge ich hier mal links ab. Da gibt es zum Beispiel Midnight Club. Da hast du über Wegpunkte, also mit riesen Leuchten auf der Straße oder so, hast du dann... Wie unrealistisch. Ist aber witzig. Hast du die Strecke vorgegeben, die du abfahren musst. Ja. Und alles, was so zwischen diesen Wegpunkten liegt, kannst du selbst bestimmen. Also du könntest einmal quer durch die ganze Stadt fahren und jede Straße fahren. Ja, sowas finde ich cool. So. Weißt du, wenn das Spiel keinen Sinn hat und wenn ich einfach mal sage, oh, ich habe jetzt Bock, einfach mal im Auto durch hier hinzufahren. Ja. Weil ich mit dem Richtigen keine Lust habe. Weißt du, dann setze ich mich für die Kontrolle und dann fahre ich da wie wild durch die Straße. Ja, okay, aber du kannst ja virtuell ein bisschen mehr machen als in der Realität. Unfälle bauen und so und stehst danach wieder auf. Ja, na toll. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich spiele jetzt Computerspiele nicht, weil ich da einfach mal vom Turm springen kann, mir passiert nichts. Ne? Also deswegen ich versuche mich in einem Computerspiel schon so zu verhalten, wie in einer richtigen Welt. Ich provoziere keine Unfälle. Du spielst die Sims. Nein, die Sims kacken in die Ecke. Ist doch den Sims. Ist nicht so, dass sie auf einmal dann da stehen und haben Haufen gemacht oder so? Oder nee, das waren Tamagotchis, ne? Ja, Computerspiele lernen. Ich habe noch gerade einen Anker, den muss ich mir mal... auch noch festhalten. Wo ist der Zettel und der Stift? Nee, ich versuche mir das zu merken. Minecraft und Lernen in Computer, mit Computerspielen, weil wir das eigentlich ganz am Anfang ja hatten. Richtig, ja. Da wollte ich schon mal kurz dann rein. Aber mit dem freien Bewegen in der Stadt, das fand ich halt mal, und das geht ja mit GTA. Richtig. Was heißt das? GTA? Ja, Grand Theft Auto. Genau, also nichts anderes als dummer Autodieb. Ja, also man ist ja auch... Heißt es dumm? Grand? Nee, groß, ne? Ja. Autoklau. Es geht ja um Autoklau, genau. Das ist ein guter Titel für die deutsche GTA-Reihe. Der große Autoklau. Ja, wann kommt GTA Berlin oder so? Oder Köln oder gibt's. München. Gut, dass du Köln sagst. Gibt's. Ah, das hat mal mit einer hier programmiert, ne? Nee, weißt du, was heißt? Ne? Alarm für Cobra 11. Ja. Ohne Scheiß. Köln, ja, ist richtig. Alarm für Cobra 11, im Prinzip Need for Speed in Deutsch und man fährt durch Köln und man kann sich frei bewegen. Aber nicht in der tollen Qualität, wie Need for Speed es vormacht oder so. Na gut, aber schon Ich glaube, das finde ich auch ein bisschen seltsam, weil es gibt nicht so wirklich viele gute deutsche Entwicklerstudios. Ja, aber wenn die alle auf einer Engine aufbauen heutzutage, wie du sagst, ja, die Unreal Engine für Shooter, ne? Ja, zum Beispiel. Also eine Engine ist immer für die Leute, die nicht wissen, so ein fertiger Baukasten im Prinzip. Richtig, ja. Das heißt, da ist die ganze Funktionalität vom Berechnen von das Licht Position zum Beispiel, und Licht und sowas, genau. Ist alles schon da. Man kann im Prinzip dann, man braucht eigentlich nur die Charaktere gestalten. Dann die Umgebung eben, halt an sich. Noch. Genau, und ein Spielprinzip. Und dass die Figuren da rumlaufen und so, das ist dann alles schon gegeben. Ne? Genau. Sollte also eigentlich die Qualität der Spiele steigern. Tja, iPad. Der Kapitalismus. Auf dem iPad gibt es halt diese Demo dafür auch, Epic's Citadel. Genau, richtig. Das ist die Unreal Engine fürs iPhone. Oder genau, iPhone, also für iOS, genau, also für die Apple-Geräte, ja. Und die läuft super. Ich auch da habe ich das Gefühl gehabt, das ist Realität. Also Computerspiele erzeugen scheinbar über Jahrzehnte hinweg immer das Gefühl, das ist echt. Ja, also, ja, okay, bei manchen kommt es schon wirklich so vor. Also ich war bei Gran Turismo einmal so voller Adrenalin, weil ich ein Nesca-Rennen gefahren bin und echt auf den letzten Meter noch Erster geworden bin. Das ist der Wahnsinn. Okay, da muss ich aber sagen, du brauchst dich dafür nicht zu schämen. Also es ist wirklich so, wenn man da so mit Spannung dabei ist, dann geht auch einem wirklich das Herz. Also das hat aber auch mal irgendein Wissenschaftler wohl festgestellt, dass Rennspiele schädlicher sind für uns Menschen als Shooterspiele. Echt? Weil diese Aufregung. Genau, weil diese Aufregungen bei Rennspielen viel schlimmer sind, weil, sagen wir mal, du bist in der letzten Runde und letzte Kurve und setz die noch in Sand, denn deine Kiste oder so, das regt einen viel mehr auf als bei Shootern, sag ich mal. Wo du denn jede Sekunde wieder neu aufschließen und gleich weitermachen kannst oder so. Ja, vielleicht ist es auch, du musst dich extrem konzentrieren ja auch. Also du fährst ein sauhohes Tempo ne? Und du musst dich extrem, also musst, um das mal runterzubrechen und abstrakt zu gestalten, du musst einfach viel, viel schneller reagieren. Also die Reaktionszeit oder die Möglichkeit zu reagieren ist viel, viel kleiner. Wenn eine Kurve kommt, kommt die schneller, als wenn du langsam fährst. Ne? Das ist richtig, aber hast du das bei Shooter nicht auch, beim schnellen Shooter? Ja, also ich bin jetzt nicht so Shooter erfahren. Ja, dachte ich mir, ja. Also ich habe auch mal Anwälte gespielt, aber da läuft man doch einfach nur, dann stellt man sich an die Ecke, wartet, bis einer ungünstig steht. Okay, aber als fairer Spieler stellt man sich nicht in die Ecke. Das gibt es auch so einen Begriff für, das nennt man Campen. Campen, ja. Also sehr gut zu wissen, wenn ich das mal anwende. Und die sind sehr unbeliebt bei Spielern. Also ich lass uns mal ganz kurz bei, also wir gucken mal bei Alarm für Cobra 11, bei dem... Also die Autos sehen schon mal gut aus, also das Hauptauto... Oh, sehr realistischer Unfall. Also, aber das ist, da könnte die Firma Action Concept mit drin gesteckt haben. Das ist ja die Stuntfirma von Alarm für Cobra 11 oder von RTL. Ah, das ist das. Siehst du, das ist zum Beispiel noch so ein Problem, was ich gerade gesehen habe. Hier sehen wir mal kurz. Also die Landschaft sieht schon unrealistisch aus, muss man ganz ehrlich sagen. Der Unfall was man auch. Was man auch sagen muss, das ist das Einzige, was glaube ich bei Spielen noch so fehlt, das richtig realistisches Wasser. Also es sieht schon gut aus und so, aber halt noch nicht so wie echt. Ne? Also die Grafik ist schon sehr alt. Also, das sieht jetzt nicht so. Nee, also die Grafik sieht alt. Also das, ja. Das ist halt deutsches Entwicklerstudio. Und ich glaube, das Beste, was wir haben, nennt sich, glaube ich, Treyarch. Aha. Das sind die Leute von, die Crysis gemacht haben. Also, es ist schon okay. Ne? Mhm. Also, es ist schon okay. Macht bestimmt auch total Spaß. Aber es gibt weitaus besser entwickelt, kann man so sagen. Ja, okay, man muss ja auch immer das Kapital sehen. Also, es muss sich ja rentieren, was man so entwickelt. Und deswegen, das ist so ein bisschen traurig in der heutigen Zeit, dass viele Unternehmen das. Sich einfach nicht mehr erlauben können, irgendwie eine Fehlproduktion da irgendwie in Sand zu setzen. Ja, weil jetzt sind es auch in den letzten Jahren viele Pleite gegangen. Ja. Dieses freie Bewegen, wo er dadurch ja jetzt eben drauf kam, das ist was ich in Spielen immer vermisst habe, wo ich begeistert war, dass auf einmal in Spielen wie Spider-Man, ich habe es nie gespielt, muss ich dazu sagen, ich kenne es auch nur aus Videos, aber dass man da durch New York, komplett durch New York sich bewegen kann, wenn man will. Ne? Weil ich habe halt beim Spielen keine Lust irgendwie... da jetzt dieses Spielprinzip zu verfolgen, sondern ich möchte mich da gerne umgucken. Das ist halt dieses, was ich halt auch früher an den Konsolen dann hatte oder an den als Jugendlicher schon. Ich will zugucken. Und wenn ich die Möglichkeit habe, halt in so einem Computerspiel selber rumzugucken, dann ist das genau mein Ding. Ne? Dann ist das bestimmt, dann bist du bestimmt so ein Rollenspieler. Genau, und dadurch ist ja jetzt sind wir ja bei Minecraft und genau, das ist es nämlich. Minecraft ist eben so ein Sandbox-Spiel, wo man sich halt frei drin bewegen kann. Ich habe einen Beitrag darüber geschrieben, vielleicht sollte man sich einfach mal angucken, um das mitzukriegen. Das ist auch mit einem Video. Also ich, Video dabei. Selbst ich als erfahrener Videospieler konnte am Anfang nichts damit anfangen. Also die Grafik mir erklärt ist extrem so. Blockartig, was aber dem Spielprinzip gar nichts sagen, das raubt. Passt, ne? Extrem gut. Und man hatte eben die Möglichkeit, du läufst mit deiner Figur dadurch die Gegend, buddelst im Sand, dann hast du Sand. Jetzt kannst du mit dem Sand anfangen, einen Turm zu bauen zum Beispiel. Mhm. Oder sagst, ich baue mir damit ein Häuschen. Oder nimmst Sand und sammelst Kohle, dann baust du den Ofen, dann machst du den Sand zu Glas. Und das hört sich jetzt alles total realistisch an, aber es ist in diesem Spiel super vereinfacht, was halt den Spielspaß auch noch erhöht. Und da habe ich jetzt mal Multiplayer gespielt. Ja. Das Multiplayer. Mit wie vielen Leuten? Also ich habe zwei Multiplayer-Erfahrungen jetzt. Die erste Erfahrung war, da waren wir zu dritt. Ich bin in das Spiel rein und das ging schon los, dass ich in diesem Spiel gesiezt wurde. Ja. Also das waren Deutsche. Ja, das waren, ich kannte dich auch. Und die Kommunikation war über einen Chat. Und das andere war sein Kumpel. Die Kommunikation war über einen Chat oder Teamspeak, habe ich noch nicht eingerichtet. Teamspeak ist ja mit Mikrofon und... Ne? Genau. Ich hatte über Chat halt. Und ich komme in diesem Spiel, tauche auf, sage, hallo, da bin ich, wir wollten ja mal zusammen spielen. Und da sagt der Kumpel von meinem Azubi, kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen mal ein bisschen was. Ja. Ich denke, was hat er dem erzählt? Ich bin doch keine 100, weißt du? Nee, ist aber richtig, aber... Hat mich gesiezt. Okay, fand ich super erstmal für ihn, das spricht für ihn, dass er das macht. Ne? Erst dachte ich, er hat mich veräppelt. Als er dann mich aber das ganze Spiel durch weiter siezte, haben wir das dann auch geklärt. Dass er nicht wollte ich gerade sagen, also... Und meine Erfahrung startete so, er sagte, kommen Sie mal mit und gucken Sie mal da oben, da haben wir unser Haushalt gebaut, ich laufe hoch. Und dann kam mir schon ein Zombie irgendwie entgegen. Also Zombies sind da nicht, wie man jetzt nicht gruseln, ja. Das sind halt irgendwelche Blockfiguren. Und ja, ich bin halt zwei Schritte gelaufen und gleich in den Abgrund gefallen. Weil die Jungs haben zwar schön gebaut, aber alles ohne Absicherung. Ne? Ohne Geländer. Ohne Geländer quasi, genau. Sie haben wirklich ohne Geländer gebaut. So, da war also nach 2 Sekunden meine Multiplayer-Erfahrung dahin. Ja. Wir haben dann noch weitergespielt. Kommst du wieder neu auf die Man respawnt dann quasi, ne? Also taucht dann wieder auf an einem festgelegten Punkt in dieser Welt. Und ja. Und dann habe ich es halt mal gespielt auf einem größeren Server mit gefühlten 2 Millionen Leuten. Also da war die Hölle los. Ja. Die haben dann eine Stadt gebaut, wo man dann halt so erstmal sich umgucken kann. War das ein bisschen. Diese Burg, von der du mal erzählt hast? Nee. Wie so Ritterbogen bauen? Nee, das ist, wir haben, das ist jetzt relativ neu. Haben halt, da ist, sind Tauschräume, wo man mit anderen Spielern Sachen tauschen kann und so. Und dann bin ich halt mal so aus der Stadt raus, ja? Ja. Und denke, oh, da hat sich jemand eine Hütte gebaut, da gehst du doch mal hingucken, dann war es mittlerweile auch dunkel, in der Dunkelheit kommen dann eben so Kreaturen, Monster, wo man besser geschützt ist. Ja. Dass aber die Mitspieler, die größten Monster sind, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, weil ich sehe und denke, oh, da ist ein anderer Spieler, gehst du zu dem mal hin? Ja. Dann zückt er das Schwert und geht auf dich los. Ja. Und dann habe ich im Chat schnell getippt, das ist ganz schwierig, also das ist ein bisschen blöd gemacht. Du siehst dann den Chat da durchlaufen mit 200 Leuten, weißt du, und habe schnell getippt, was machst du, ich will hier nur gucken. Ja. Und der hat dich ausgeraubt. Nee, der hatte Angst, ich klaue ihm was. Ach so. Ja. Und der hat mich dann halt dahin gemacht. Und dann habe ich mitgekriegt, also es ist ein Gemetzel da. Also es ist wirklich Krieg in diesem Spiel. Obwohl es eigentlich darum geht, Sachen zu bauen. Ja. Nur da verteidigt jeder halt seinen Hab und Gut echt mit seinem Leben, dann habe ich es geschafft, mal so, also mit dem Chat ist echt schwierig, da Kontakt zu Leuten aufzunehmen. Habe es geschafft. Na klar, wenn die das übersehen. Und ja, dass man da, dass wir zu dritt dann waren, eine Gruppe von 3 Leuten, da dachte ich, jetzt kannst du dich mal sicher in dem Spiel bewegen, um wenigstens mal was anzugucken. Ja. Und wir laufen da halt rum und auf einmal fing einer aus der Gruppe an, so, jetzt nehmen wir dem alle Sachen weg. Und das hat natürlich 2 anderen Leuten aus der Gruppe nicht gefallen und dann war derjenige, der am neuen Ort wieder neu aufgetaucht, das weißt du? Ja. Ja, also es ist, die Kommunikation ist halt bei diesem Spiel in der Art ein bisschen schwierig, man muss echt mit Mikrofon arbeiten, also Teamspeak, dann macht es Sinn und dann macht es halt auch Spaß, wenn man zusammen irgendwas baut oder so. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, man setzt sich an den Rechner oder an die Konsole oder was auch immer und schwupp, sind 4 Stunden um. Wollte ich gerade sagen, war schon Mitternacht. Also es ging bei mir, ich habe... Ja, das ist halt die Gefahr, aber es ist ein Unterhaltungsmedium, aber wahrscheinlich ein zeitintensiveres als andere. Das ist richtig, ja. Und bei manchen Spielen lohnt es sich jetzt gar nicht mal für eine halbe Stunde oder Stunde anzumachen, vielleicht mal die Konsole, weil du musst eine Aufgabe machen, weil, sag ich mal, bloß wenn du die Aufgabe schaffst, dann wird die gespeichert oder so. Ne? Also dein Spielstand wird dann gespeichert, wo du gerade bist und wenn du die Aufgabe nicht schaffst, dann wird halt nicht gespeichert und dann hast du, sag ich mal, umsonst gespielt, ne? Und ja, na gut, deswegen, du hast ja deswegen, Spaß dabei gehabt, das muss man ja sagen. Man hat ja Spaß dabei gehabt. Naja, aber ich sag mal, wenn es zum Beispiel darum geht, ich habe so eine Art Star Wars als Rollenspiel, wo du durch die Galaxis fliegst und so, und wenn du dann immer hin und her laufen musst und dich mit vielen Leuten unterhalten musst, jetzt stell dir mal vor, du musstest das mehrmals machen, 4, 5 Mal oder so, sich mit ganz vielen Leuten unterhalten, sich das alles anhören und merken und so, dann hast du irgendwann keinen Spaß mehr, wenn du es nicht speichern kannst. So gut, wenn du dann immer wieder selber... Richtig, ja, genau. Schon, und deswegen lohnt es sich halt manchmal gar nicht erst anzufangen. Und deswegen habe ich zurzeit auch wenig Zeit... zum Spielen, weil wege ab, okay, gut, ich könnte jetzt eine Stunde spielen und so, aber... Ja gut, aber wenn man es zeitlich so begrenzt... Nee, dann... Wenn ich so eine... Also es kommt immer darauf an, was, wenn ich jetzt Rennspiele spiele, das kann doch mal eine halbe Stunde spielen oder so. Ja, aber es gibt auch Spiele, die kein Ziel verfolgen. Also ich setze mich dann auch gerne mal hin, dann fahre ich halt eine 3 Runden im Kreis und dann ist auch in Ordnung. Genau, ja. Aber bei manchen, ich sag mal, ich spiele ja Spiele auch deshalb gerne, weil eine tolle Geschichte erzählt wird, wie zum Beispiel bei diesem... Mass Effect nennt sich das, also dieses Star Wars und so. Okay. Und da lohnt sich dann halt einfach nicht, für eine Stunde das einzuschalten. Bevor wir gleich zu unseren Lieblingsspielen kommen, weil wir sind nämlich mit der Zeit gleich durch. Ja, ich würde das mal kurz so, vielleicht sind ja auch richtig, einige Spieler dabei, die, wo man so einen Tipp. Ich wollte noch kurz auf das Lernen in Computerspielen. Oder wir machen das mit den Lieblingsspielen mal gesondert, muss man mal gucken. Ja. Mit dem Lernen, ne? Computerspiel und Lernen, also haben Computerspiele denn wirklich auch, kommt da was bei raus? Für einen selber. Meinst du? Ich denke, kommt drauf an, was man spielt. Wenn man nur Ballerspiele spielt, dann glaube ich es nicht. Obwohl man vielleicht auch manchmal dann geschichtlich was lernen kann. Okay. Denke ich. Ich denke, Ballerspiele, also ich spiele sowas, das ist wirklich, was ich gar nicht spiele. Ne? Ich finde es in Ordnung, wenn Leute das spielen. Also ich muss. Du auch, spielst Minecraft, da kannst du mit Pfeil und Bogen schießen. Ja, mit Pfeil und Bogen, ja. Nee, ich finde es auch in Ordnung, wenn. Das ist ein Ego. Wenn ein erwachsener Mensch sagt, ich möchte halt wirklich mal so ein Gewaltspiel spielen. Ich meine, ob man nun Gewaltmusik hört oder Gewaltfilme guckt, Wollte ich gerade sagen, da muss man. Also, ich finde, es sollte Erwachsenen vorbehalten sein. Das ist richtig, ja. Man sollte Erwachsenen das nicht verbieten. Also, ich mag diese, sie werden ja Killerspiele genannt. Ich will mich jetzt auch da nicht so mitreißen lassen und das genauso bezeichnen. Ich selber, mein Ding ist es nicht, ne? Weil ich möchte selbst im Spiel niemand anders was antun. Ne? Aber richtig, man sollte einem erwachsenen Menschen das nicht verbieten. Ne? Ja, ich sag mal, man muss ja, also ich habe was gegen zu brutale Spiele. Also wenn es ein bisschen ist, es okay, also und wir, solange wir es auch virtuell Verherrlichung, ne? Also dann redet man von Gewaltverherrlichung oder sowas, muss halt nicht sein. Genau, das weder nicht, als Film noch als. Genau, das muss nicht sein. Aber das ist zum Beispiel genauso, ich sag mal, wenn du Rocky-Filme kennst oder Stirb langsam oder so. Das steckt ja mehr als die Gewalt dann noch hinter, ne? Also das ist bei Spielen sicherlich auch so. Also man sieht halt nur die Gewalt. Ja, zum Beispiel, es gibt Halo, ganz große Reihe für die Xbox, sage ich mal. Und da ist der Reiz des Spiels, dass du es halt wirklich mit deinen Freunden zusammenspielen kannst, die ganze Geschichte durchspielen. Und im Multiplayer, wo es halt darum geht, sich gegenseitig im Team umzulegen, sage ich mal, oder Flaggenbasen einzunehmen und so. Aber Catch the Flag ist genau. Normal Spielprinzip, Brennball oder so ist ja immer noch selber. Genau, und da es macht aber eigentlich, das ist ganz witzig, weil es macht eigentlich mehr Spaß, im Team zusammenzuhalten. Ich wollte gerade sagen, das geht doch nicht ums Abballern, sondern es geht genau, darum, sagen, genau, okay, richtig. Komm, wir verteilen uns hier und dieses Abballern ist dann letztendlich ja nur, das gehört dazu. Mittel zum Zweck. oder? Ja, es kann ist man halt, so sagen, weiß ich nicht. Es ist halt dann der, ist halt mit dabei. Ja. Also man sagt, genau. Und das Witzige ist halt, dass halt die Spiele nicht immer nur perfekt sind, ne? Die haben ja auch immer ihre Fehler und so. Und das finde ich ganz gut von den Entwicklern, weil das sind wirklich Leute, die merken uns an, dass sie es mit Liebe gemacht haben, sage ich mal. Die bringen jede Woche ein Video raus, wo sie sich so die witzigsten, also die nennen es Fails of the Week, also Fehler. Ja. Und da sind Bugs vom Spiel mit drin, also ein Spielprinzip, was halt nicht funktioniert, also wo ein Fehler im Spiel ist, worüber die selbst lachen und echt, also da kriegst du auch manchmal Schadenfreude, weil Spieler sich dumm anstellen. Ja. Und ist super, finde ich herrlich. Kann ich mir mal jeden Tag angucken. Und also ich denke, was man bei jedem Spiel auf jeden Fall schult und was da gefordert wird, ist das Reaktionsvermögen. Ja. Und man sagt auch, dass Computerspiele ein sehr gutes Reaktionsvermögen haben. Das ist richtig. Also Computerspiele sind ja darauf ausgelegt, schnell zu reagieren. Das ist ist aber ja fast in jedem Spiel eigentlich. Du könntest zum Beispiel aber auch ein bisschen Englisch lernen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich, was es bei mir getan hat. Ich habe zwar scheiß Englisch gehabt. Bei mir hieß das Spiel auf dem C64 früher Manic Mansion. Manic Mansion. Ja. Und das heißt ja wirklich Manic Mansion. Ach, ne? Das ist hier das mit diesen komischen. Mit dem Haus und mit dem Außer. Aliens, diese wie Tentakel aussehen. So eine. Day of the Tentacle heißt das ja, glaube ich. Ja, das war der zweite Teil dann nachher. Ja? Glaube ich, Day of Tentacle war der zweite. Das kann ich jetzt auch nicht so sagen. Aber das war so ein Adventure halt, ne, genau, wo man sagt, nimm das und das. Und das hat zum Beispiel auch geschult, Problemansätze. Ne, weil echt, man gesagt hat, okay, ich versuche jetzt das mal und auch das mal nachdenken. Ach, warte mal, da war doch ein paar Sequenzen vorher das gewesen. Also ich finde, das schult auch. Also so ein Computerspiel. So habe ich es noch nicht gesehen, weil ich kenne so die Adventure, die ich kenne, da gibt es zum Beispiel so ganz verrückte Sachen, was man sich so überhaupt gar nicht so erklären kann. Ich finde heutzutage so miteinander kombinieren kann oder so. Obwohl, ich finde, heute wird einem mehr geholfen. Also wir haben auf dem iPad jetzt eins, was wir nebenbei mal ein bisschen spielen. Und ich find, Secret of Monkey Island? Nee, das ist auch von früher. Das ja ist ja auch ein steinaltes Ding eigentlich. Das ist richtig. Also es war dann aus der PC Anfangszeit. Anfangszeit für mich kann ich nicht nennen. Für mich der PC anfing quasi. Kennst du die ersten Adventure? Also ich habe davon nie eins gespielt, aber früher war es nur Text. Ohne Bild, ohne alles. Richtig, habe ich auf dem C64 gespielt, weil es war für die Programmierer natürlich einfacher, natürlich, ein Adventure zu programmieren, wo geile Grafik drin ist. Ja, aber du hast du dich gut belesen? Nee, ist wirklich so, das erste Adventure-Spiel war sogar aus wissenschaftlicher Sicht, das war, glaube ich, ein Höhlenforschungsding gewesen. Können das wir dann nochmal, wenn wir über die geschichtlichen Sachen. Ja, aber nee, Adventure ist zum Beispiel ein Genre, wo ich das Gefühl habe, dass es keine Bedeutung mehr hat. Jetzt, also wenn man so ein aktuelles Spiel denkt, gibt es aktuell Adventure? Ja. Ja, echt jetzt? Ja, ich nenne es immer Lizenzgrütze. Warum? man kann sagen, alles das, was an Spiele gibt, also was vorher im Film war. Ja. Ah, okay. Kannst du eigentlich getrost in die Tonne klopfen, weil es einfach bloß Geldmacherei ist und das macht keinen Spaß und funktioniert nicht gut. Und Lizenzgrütze, das ist das trifft aber wirklich um den Kopf. Ja. Die Programmierbuden, die gehen dann hin und sagen, hier, wir würden gerne Shrek zum Beispiel, würden wir gerne spielen. Oder Avatar. Und dann sagen die, alles klar, kauft die Lizenz und dann machen wir, was ihr wollt. Ja, so in dem Sinne. Und dann machen die quasi ihren Reibach, Ne? Ja. Weil alle denken, das ist das Spiel zum Film. Genau. Ne? Und letztendlich hat nur einer eine Lizenz gekauft. Genau. Disney on Ice ist zum Beispiel. Ne? Ja. Disney on Ice ist nicht von Disney wirklich, sondern da ist halt ein, das ist, ich sag mal, Akrobatengruppe in Anführungsstrichen. Das ist eine Gruppe, die halt eine Eventfirma ist. Die machen unter anderem auch Monster-Truck-Rennen. Ja, mir fällt der Name nicht ein. Ja, ja. Und die haben halt die Lizenz gekauft bei Disney, ne? Ja. Und machen dann da in Eigenregie, wenn du so willst, denken sich die Programme aus. Ja, was, da muss ich, da frage ich mich immer, kontrolliert dann keiner, was dabei rauskommt? Also ich denke mal schon, ja, dass... Also ich meine, das reißt ja dann eher das, ich die sag Marke mal, runter. Im Sinne, ja. Ja genau, vom Avatar oder so zum Beispiel. Nee, ich glaube schon, dass sie da Qualitätskontrollen haben. Also ich denke mal, das müssen sie schon vorlegen. Ich sag mal, Franchise ist ja auch so eine Lizenzgeschichte. Ja. Und wenn McDonald's jetzt sagt, okay, darfst du meinen Namen benutzen, kannst damit machen, kannst damit was machen, dann ist ja auch ein Rahmen vorgegeben. Ja, klar, gesagt, ja, aber hier, gibt's nur die Burger, die bei uns im Programm sind. Ne? Also ja, ich denke, da gibt es schon Vorgaben. Weiß ich nicht. Genau, steckt man nicht drauf. Klar, wenn ich einer aus dem Franchise McDonald's hier blöd anmacht und sage, was für einen Scheiß willst du jetzt? Da, also dann gibt es da, also wenn sowas rauskommt, dass da was imagemäßig Schaden erzeugt, werden die schon entsprechend reagieren. Ja. Da wird der Lizenznehmer schon aufpassen, dass er ordentlich sich an die Richtlinien hält. Ja, genau. So, was können wir noch lernen? Also wie gesagt, Englisch bin ich überzeugt von, ist, da ist das super für, weil du hast die Motivation, das halt zu lernen, das Englisch. Ich hatte Manic Mantle halt in Englisch auch gehabt. Ja. Oh, das ist aber bestimmt schwer, oder? Nee, weil du kriegst dann auf einmal mit und weißt dann Sachen. Ja. Ich wusste halt, bevor ich Englischunterricht dann hatte, schon, okay, Door ist Tür, wie es gesprochen wird. Das war dann erstmal nebensächlich. Ja. Ne? Das, man hat dann halt Sachen auch deswegen falsch ausgesprochen, wenn man es nur lesen muss. Ne? Ja. Aber man konnte mit den Begrifflichkeiten was anfangen. Ja. Man hat zwar auch dann nicht verstanden, wenn größere Textpassagen da da hast du nicht verstanden, worum es da geht. Und das war dann aber wurscht. Aber die Sachen, die du so hattest... Es gibt so einfache Spiele, wo du dann weiterkommst, aber manchmal... Move halt war bewegen. Ja, Move. Ja. Walkto, wusstest du, da geht er dann dahin. Ne? Ja, so hat... Ja. Also ich finde, das hat schon das... Und man lernt sich mit sich selber zu beschäftigen, weißt du. Ja. Guckst du hin? Nein. Gut, dass Radio ohne Bild ist und man dann Illusionen hervorrufen kann, die gar nicht stimmen. Ja, ansonsten. Ach übrigens. Also, genau hier, Ad Adventure wolltest du ja noch wissen. CSI. Ja. Gibt es als Adventure. Nur als kleiner Tipp, ich will dich jetzt so ja nicht drängeln, aber wir sind schon über eine Stunde. Aber erzähl ruhig ganz entspannt. Nee, das war schon. Ich wollte halt ich was ich für ein Adventure war. Ja, sag mal. Genau. Ja, CSI. Was war die TV-Serie? Was war damit? Na, das ist ein Adventure-Spiel zurzeit. Ach so, okay. Ein aktuelles. Okay. Genau. Ja, aber die Adventure, also... Ah, da gibt es noch eins. Oh, wie konnte ich das bloß vergessen? Heavy Rain. Ich habe doch mal getwittert von dieser Origami-Figur. Ja. Die ich gebastelt habe. Und zwar geht es um Heavy Rain. Du spielst eigentlich kein richtiges Spiel, sondern eher ein Film spielst du nach. Aha. Und zwar geht es um einen Origami-Killer. Also sprich, es werden immer Kinder entführt und nach so und so vielen Tagen, also es regnet zu der Zeit immer sehr stark und nach ein paar Tagen sind die Kinder dann tot. Ja. Und ein Vater macht sich dann halt dabei und der kriegt so Aufgaben von diesem Entführer und wenn er die löst, dann kriegst du ein paar Buchstaben, wo die dann zum Ende die Adresse für dein entführtes Kind, wo es ist. Also so sind die Adventure heutzutage mittlerweile auch, dass es so Aneinanderreihung von Rätseln sind. Also genau. Das eine Beispiel, was haben das auch so, du hast eine um das mal von hinten aufzurollen, du hast halt ein Rätsel, löst das Rätsel, dann kommt das nächste Rätsel, löst das Rätsel und dann darum ist jetzt eine Story gestrickt. Ja, genau. Also im Prinzip ist das so, du hast eine Story und dann sind die Rätsel irgendwie eingebettet. Ja, und das Gute an Heavy Rain ist, glaube ich, du hast 18 Enden ungefähr. Weil du spielst halt mit 4 Charakteren, also sprich, wenn du das erste Rätsel gelöst hast, dann kommt das nächste, dann musst du da wieder. Mit der nächsten Person musst du ein paar Sachen hinterfragen bei gewissen Personen. Also du spielst zum Beispiel noch einen Privatdetektiven. Und du musst immer so richtig antworten, dass du halt immer mehr aus den Leuten herauslocken kannst. Und bei anderen musst du dann halt wieder Aufgaben erfüllen. Und das finde ich eigentlich ein schönes und die Geschichte Unterhaltungsmedium. Genau, das ist so, als wenn du würdest ein Buch lesen, nur du kannst mitwirken. Da gab es früher auch, also wir kommen wirklich eine Kette von Sachen, löst man da aus. Es gibt Bücher, ich weiß nicht, ob du die kennst. Du liest halt eine Seite und da steht, du bist ein Ritter, läufst durch den Wald, plötzlich stehst du an einer Weggabelung. Wo gehst du lang? Gehst du den linken Weg? Ich hab's auch schon mal gehört, aber noch nie gesehen. Und dann steht, wenn du den linken Weg gehst, geh auf Seite 378. Wenn du den rechten gehst, geh auf Seite 399. Gehört habe ich schon. Und dann blätterst du dahin. Du bist den linken Weg lang gegangen. Ja. Und siehst vor dir eine große Burg und das ist ein Drache. Und du reagierst halt. Und ja, das ist natürlich nicht schlecht. Je nachdem geht die Geschichte halt auch anders aus. Ja. Und das ist eigentlich auch eine ganz reizvolle Geschichte. Aber da können wir auch nochmal im Detail recherchieren, weil das ist auch nicht gestorben, diese Angelegenheit. Weil das gibt es immer noch. Ne? Also, Ja, da gibt es das. Das würde mich auch interessieren jetzt. Also können wir noch, ich würde, wie gesagt, ich kenne ja jemanden, der leider in Köln sitzt, der sich auch bei der Brettspielgeschichte scheinbar sehr hervorragend auskennt. Das wäre sicherlich auch ein super Gesprächspartner für so eine Brettspielgeschichte. Wir werden die Tabletop-Thematik definitiv aufgreifen. Also wir haben eventuell schon einen Termin, wo wir dann mal gucken gehen, wie so eine Tabletop-Sache funktioniert. Ja. Hier liegt auch ein dicker, fetter Katalog. Das sind im Prinzip... Und den Leuten, die davon noch nicht gehört haben. Wollte ich gerade sagen, wolltest du es nicht mal erklären, was Tabletop ist? Ganz kurz nur anreißen, weil dann können wir noch mal im Detail dann drauf rein, wenn wir vielleicht auch selber mal da waren. Also man spielt im Prinzip auf dem Tisch mit, früher die Zinnsoldaten, das ist ein Tabletop, das ist glaube ich sogar der Ursprung von Tabletop. Ja? Mit Zinnsoldaten Armee aufbauen, mit dem Zollstock nachmessen, okay, die können jetzt so und so weit laufen, die Einheiten, und dann haben die halt noch so ein paar Sachen. Es gibt Rollenspiele, wo man mit Büchern... Wo es einen Moderator gibt, der eine Geschichte vorstellt. Was ich auch überhaupt noch keine Vorstellung habe, wie das im Detail funktioniert, was ich auch noch super so interessant genau, sein muss. Ne? Also schauen wir mal. Ne? Ich finde, dieser Bereich, also Unterhaltungsmedien, jetzt mal auf Spiele, da denkst du sogar, dass Spiele den größten Bereich ausmachen für Na, wir sind jetzt, glaube ich, sogar zum Kulturgut oder so geworden. Also die Videospielbranche. Wir? Videospiele. Also die Deutschen haben jetzt Videospiele als Kultur mit angesehen. Es ist ja auch definitiv. Also ich denke, dass da sogar das meiste Geld umgesetzt wird. Ja, das ist aber, glaube ich, erst vorletztes Jahr, glaube ich, ist das aber auch erst passiert. Also wir haben hier gerade mal den Katalog durchgeblättert von diesem Tabletop-Spiel und das ist unglaublich, wie viel Geld da, also man beim Durchblättern merkt man schon mal, weiß, da wird Kohle gemacht, da wird Kohle gemacht. Da können wir vielleicht auch nochmal einen Podcast drüber unterreden, so über die Wirtschaft machen, weil das ist echt der Wahnsinn. Also wenn du da, ich hatte kurz geguckt wegen wirtschaftlichen Informationen für diesen Spielebereich, Computerspiele im Speziellen, und hab da jetzt nicht so, da findest du Zahlen, da steht halt, die machen 11 Milliarden im Jahr Umsatz, aber das ist so nicht so greifbar, weil man weiß dann nicht. Also ich krieg das immer bloß so teilweise über andere Podcasts mit. Also da müsste man aber einen Vergleich haben, weißt du, dass man sieht, okay, die Videos, DVD-Branche oder Blu-ray-Branche macht so viel. Weißt du, sonst ist die Zahl halt. Ja, okay, das ist richtig. Arsch, ich als Videospieler, ich weiß ungefähr immer, wie viel so. Also, was ich gut verkaufe, was ich nicht gut verkaufe und so. Und aber das halt im Vergleich zu sehen, weißt du, das im Vergleich zu sehen, damit man ein Gefühl kriegt, ist das jetzt viel oder ist das wenig. Na, wir können zum Beispiel sagen, ich glaube, GTA hat mehr verkauft als der bis dahin meistverkaufteste Film. Echt? Da hing auch hier überall in Berlin, überall an jeder U-Bahn-Station Werbung. Dieses Plakat, das stimmt, kann ich mich erinnern, ja. Genau. Also so weit ist es schon gekommen. Ne? Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also GTA, was ich so gehört habe, wie das da abläuft, das wäre auch ein Spiel, was ich halt mein Kind nicht spielen lassen würde. Ja, das sowieso nicht. Also für einen Erwachsenen, ja, wenn er das selber entscheidet, finde ich das okay. Ist auch, wie du gesagt, musst ja auch nicht immer... Also okay, sagen wir es so, GTA... Ich würde durch die Gegend fahren und würde mir die Stadt angucken. Ja, zum Beispiel. Und da die ja so ein... die haben ja gesagt, die machen ja nicht New York... haben sie ja nicht nachgebaut, sondern so eine Abart von New York. Also zum Beispiel die Freiheitsstatue hat so eine Kaffee. Ja, aber guck mal, aber das lässt doch kreativen Freiraum. Ja, aber wenn du die richtige Stadt angucken. Aber da kann ich auch Street View nehmen. Da brauche ich aber auch wieder Gefahr, Sachen zu sehen, die du gar nicht sehen willst. Ja, da kann mir keiner was über die Rübe ziehen. Ist ja richtig, aber kommst du ja sowieso wieder. Gut, weil wir vorhin... genau. Ich würde sagen, lass es uns beschließen. Also wir sind... Die IOU hätte ich wahrscheinlich noch ein zweites... die IOU, ich sag mal IOU, es tut mir leid. Stundenglas? Es ist ein Halbstundenglas und wir sollten es nicht abwertend IOU nennen. Okay. Ja, also das, die dann Sanduhr, das Sanduhr davor sagen. Sanduhr, okay, ja. Sanduhr findest, das ist, ist in Ordnung. Die Sanduhr ist jetzt, wäre schon ein drittes Mal durchgelaufen. Ich würde zum Abschluss, weil wir vorhin gerade bei Radio Illusionen waren, ich habe dir nie dahin geguckt, wo du mir behauptet hast. Und es ging auch gar nicht darum... ich habe The Golden Radio Voice, hast du den mal gehört, den Typen? Glaube ich, gestern im Fernsehen, ja. Ach wirklich, hat das ins Fernsehen geschafft? Der hat ins Fernsehen geschafft. Ja, und zwar beim RTL Mittagsmagazin 2012 oder so. Die gucken ja auch nichts anderes als YouTube-Videos den ganzen Tag, dann die Leute bei RTL. Und zwar geht es um einen Typen, der hat auch das perfekte Radiogesicht, muss man dazu sagen. Wirklich? Das ist ein Obdachloser, ja doch, Obdachloser war. Der war obdachlos, genau. Und der steht an der Straße und gegen Geld erzählt er auch was. Und man muss wirklich, also man muss ihn sich angucken, der sieht wirklich sehr heruntergekommen aus. Ja. Ne? Also er hat halt keinen Ort, wo er sich morgens die Zähne putzen kann. Richtig, und ja. Sich waschen kann. Und er steht halt an der Straße und der Hammer ist, wenn der Typ den Mund aufmacht. Also ich hoffe, ihr hört mich. Ja? We'll make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. Jetzt spricht er. Listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. Also, das ist so genial. Das ist der Hammer, weil dieses Gesicht passt überhaupt nicht zu der Stimme. Der hat eine unheimlich ausgeprägte Stimme und da merkt man mal auch Radiosillusion. Ne? Und er hat einen Job gekriegt. Ja, das als Stadionsprecher. Unter anderem. Also erst Radiomoderator. In Cleveland, ja. Genau, und jetzt als... Und das ist auch das Erste, was mir sofort eingefallen ist, weil wenn man amerikanische Sport guckt, dann das hört man immer so eine Stimme. Ja. Ey, das ist wirklich... Ja gut, das ist, weil du es so aus dem amerikanischen Sport kennst. Du hörst kein amerikanisches Radio. So. Ja, würdest du Radio hören, würdest du sagen, ah, das ist original wie im Radio. Nee, das ist richtig, ja. Aber das ist mir als Erstes eingefallen, Stadionsprecher in Amerika. Schaut mal bei YouTube Golden Radio Voice und guckt euch den Typen an. Und also die Stimme ist der Hammer. Ja. Weißt du, warum das mal runtergekommen ist? Weil er ein Alkoholproblem hat. Alkohol und Drogen haben ihn. Genau. Also der war wohl vorher ein Radiomensch gewesen. Ne? Und was ich cool finde, dass er sich jetzt wieder auf den Ast bewegt quasi. Ne? Und richtig, ja. Mit Erfolg. Mit der Stimme, der Wahnsinn. Hammer, ja, wirklich der Hammer. Und er hatte einen Traum. Er hat mit 14, glaube ich, angefangen, das zu tun. Ja. Ich habe fast das Bedürfnis... Ihm Geld zu spenden? Nee, zukünftig auch ein bisschen mehr diese Radiostimme rüberkommen zu lassen. Ah, das muss ich mir immer im Podcast anhören. Ja, nee, das wirkt nicht so realistisch, glaube ich. Ja, du hast halt nicht so eine Stimme wie er. Wenn ich hier mit Cognac gurgel jeden Tag, ganz schnell. Ja. Okay, lass uns überraschen, so in einem Monat hören wir nochmal rein. Dann würde ich aber wahrscheinlich, diese schöne tiefe Stimme würde dann das Lallen kaputt machen. Ja. Oder umgekehrt, das Lallen würde die schöne tiefe Stimme. Du kannst ja für die kurze Zeit mal nicht dann sein. Genau. An Stuhl gekettet. Dann binden wir mich hier auf den Stuhl, damit ich wenigstens Stillsitze. Nicht auf den Tisch falle im Kopf. Oder so. Ja. Übrigens, der nächste Podcast, also wenn wir es zeitlich hinkriegen, könnte es ja jetzt Knall auf Fall gehen, thematisch. Ja. Ne? Mit unserem Tabletop? Nee. Also wir gucken mal die Geschichte, was ich interessant finde, die Geschichte der Computerspielentwicklung, weil da ist echt heißes und interessantes Zeug passiert. Man glaubt gar nicht, wie der eine vom anderen geklaut hat. Also, und das ist wirklich wahr. Ja, dann die andere Sache, ja, dass man so Tabletop, diese Geschichte, da können wir uns ja ein paar Informationen noch holen, indem wir das einfach mal selber erleben. Genau. Und dann war Maren heute hier gewesen. Ach, die war heute hier? Die war heute hier gewesen. Und wir haben keinen Podcast aufgezeichnet. Wir haben den ersten Annäherungsversuch für einen neuen Termin hingekriegt und ja, wir werden dann demnächst, da sag ich dir auch nochmal Bescheid, dann können wir, kannst ja gerne dabei sein. Magst du mal spoilern, worum es geht? Ja, Urlaub, genau. Also du hast ja eben gerade kurz gesagt, ja, da geht es ums Thema Urlaub, da hat sie auch sehr gute Erfahrung, sowohl aus beruflicher Sicht, weil sie in gewisser Weise in dieser Branche unterwegs ist, als auch in persönlicher Erfahrung. Ja, kann man eigentlich sagen. Weil sie nicht nur, weil sie selber in Urlaub fährt, sondern weil sie auch was sehr Schönes erlebt hat. Ja. Ihren letzten Urlaub. Ja. Wir wollen nicht zu viel von dir. Wir werden sehen. Für sie kein schönes Erlebnis, aber für uns. Ah ja, ja, ich erinnere mich dunkel. Stimmt, richtig. Ja, das werden wir möglicherweise in 3 Wochen, unter der Woche mal aufzeichnen. Hm. Ja. Und dann gibt es ja auch noch zwischendrin immer diese Podcastens. Podcasten. Ja. Finde ich super. Ja, ist jetzt auch gerne. Schon lange keiner gekommen, aber ich habe Material, häuft sich hier, ich muss es nur irgendwann mal einsprechen, das ist das einzige Problem. Nee, ich habe leider nicht mehr die Zeit, ich würde sehr gerne, aber die E-Mail hat es auch kaputt gemacht, muss man sagen. Ne? Ja, man schreibt doch per E-Mail. Nee, die hat es ja kaputt, weil da reagiert keiner mehr drauf. Ach so. Der Weg ist einfach zu einfach, weißt du, die Massen an Informationen, die Unternehmen jetzt kriegen. Was mich interessieren würde, hast du noch ein Foto von deinem aus Holz und Knie? Nein, ich habe natürlich kein Fahrrad, ja, aus Holz. Ist, ja. Also, was war die so nett drum gebeten? Holger spricht gerade auf die Geschichte mit der Klebefolie. Genau, das war der Podcast mit der Klebefolie. Hört euch einfach mal an. Das Fahrrad existiert natürlich nicht. Das wusste ich. Ja. Ja, da kommt es halt ja sein können, dass du dir die Mühe doch nochmal machst. Nee, das hätte ich ja die damals... Die bestimmt als Geschenk mit einer Antwort noch eine Rolle geschickt. Wahrscheinlich. Aber da hätte ich damals schon mein 3D-Programm bemühen müssen und da hätte ich nicht die Zeit gehabt, ja, irgendwie 2 Tage zu warten, bis es gerendert ist. Also. Ja, okay. Genau, also ist genug für euch zum Hören da. Heute besonders viel, also wir sind fast bei 1,5 Stunden und das hat wahrscheinlich für den einen oder anderen für 3 Mittagspausen gereicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so 2 Stunden auch ganz angenehm. Echt? Also ich fand es immer zu lang. Also bei anderen Podcasts, ja, so 2 Stunden. Obwohl ich mich jetzt so auf 1-Stunden-Format auch gut eingehört habe. Mhm. Ja. Und der Themenpodcast läuft auch besser. Ja. Besser als als die Podcasten. Vielleicht wollen die Leute oder wollt ihr da draußen doch längere Sachen hören. Na, ich sag mal, okay, der eine Fall, wo die Firma nicht so toll reagiert hat, also nicht so fröhlich, sag ich mal, also, aber das war natürlich jetzt nicht so schön. Ja, das wirst du aber erst, wenn du durchgehört hast. Das ist richtig, ja, aber vielleicht ist es deshalb nicht gut angekommen. Ah, gut, das kann schon sein. Hört es euch einfach mal an. Das ist schon so. Wollte ich gerade sagen, ich find's gut. Und ansonsten, eventuell kommt demnächst auch was mit, ich arbeite gerade an einer Jam-Session, also ja, ich versuche gerade jemanden dazu zu bewegen, es sieht schon ganz gut aus, also der Termin findet statt, ob dabei, nicht du, Julia guckst unglaublich, du brauchst dir nicht auf der Flöte was vorbereiten, wir versuchen da was, vielleicht kann ich das Aufnahmegerät mitlaufen lassen, mal gucken, wird vielleicht ganz spaßig, wenn nicht, nehme ich das Erlebnis für mich persönlich mit. Okay. Achso, Julia hat jetzt auch gerade mitgekriegt, worum es geht. Mindestens ein Zuhörer weiß jetzt auch, worum es geht und wird den Termin jetzt schnell möglichst absagen. Obwohl ich glaube, dann ist der Termin schon gewesen. Egal. Jetzt bin ich wenn der Podcast rauskommt, ist der Termin schon gewesen. Ja, klar, ja. Das heißt, er kann jetzt im Podcast nicht den Termin, also während er den Podcast hört, kann er nicht sagen, oh, den Termin sage ich mal schnell ab, weil der Termin ja schon war. Weil es dann schon stattgefunden hat. Okay, egal. Gut. Julia macht hier Auszeit, also wir sollten jetzt so wirklich zum Ende kommen. Ja. Dann würde ich sagen, war ein netter Abend mit dir. Du bleibst jetzt sicher noch eine Stunde und wir reden noch weiter. Wir reden noch weiter. Ja, wir haben auch ein Privatleben. Ja, genau. Wir haben auch ein Leben ohne Mikrofon. Genau. Gut, alles klar. Dann. Ja, hören wir uns demnächst wieder. Richtig. Weitere Computerthemen oder auch weitere Nicht-Computerthemen, so wie heute am Anfang. Ja. Folgen. Folgen? Folgen. Ne, Themen meine ich auch. Ja, Folgen. Weitere Computerthemen. Wir sehen schon, wir verstehen uns. Ja, wir verstehen uns. Okay, gut. Ja, du bist ja schon betrunken nach einem Bier und ich bin, du hast ja noch nicht mal die Hälfte aus. Nee, ich bin nicht so der Alkoholtrinker. Aber okay. Na, hättest du was gesagt? Hättest du was nicht Alkohol getrunken? Ich wollte nicht so Krach machen. Nein, ich schaff's schon. Gut, okay. Alles klar, dann. Hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Genau, ne? Okay. Tschüss. Tschüss.